Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es mal wieder um die Segelfliegerei. Es gibt ja in Deutschland oder im deutschsprachigen Europa keinen Segelflieger-Podcast. Wäre vielleicht mal eine Idee. Das heißt, ich muss mich um das Thema kümmern. Dieses Mal geht es um die Konstruktion von Segelflugzeugen. Da gibt es ja eine ganze Reihe Bücher dafür, unter anderem das von Fred Thomas. Ja, durchaus bekannt und gibt es auch schon in mehreren Auflagen. Ich wollte mich aber mal mit der tatsächlichen Praxis der Segelflugzeugkonstruktion beschäftigen und habe mich daher mit jemand unterhalten, der sich damit auskennt. Michael Greiner, der bei Alexander Schleicher die ASG 29 und die ASG 32 verantwortet hat. Mit dem unterhalte ich mich in dieser Episode ausführlich über diverse Aspekte der Segelflugzeugkonstruktion, von der Auslegung über die verwendeten Materialien und Potenzial weiterer Verbesserungen in der Zukunft. Und wir fangen damit an, dass Michael sich vorstellt. Mein Name ist Michael Greiner. Ich habe die letzten 15 Jahre bei der Firma Alexander Schleicher Segelflugzeuge konstruiert. Und Markus hat mich gefragt, ob ich zur Verfügung stehen würde, hier ein bisschen darüber zu erzählen, was es so beim Segelflügen, bei der Arbeit mit Segelflugzeugen so alles zu bedenken gibt. Genau. 15 Jahre warst du da schon, ist mir irgendwie kürzer vorgekommen, aber. Ja, mir auch, aber Gott, ja, das ist die Zeit, in der Kinder erwachsen werden, also. Ja. Was hast du vorher gemacht? Wie bist du da hingekommen in dieses Thema? Ich als kleiner Bub habe ich Bücher verschlungen, in denen es um Flugzeuge ging. Dann war halt auch schnell irgendwo der Wunsch da, sowas zu studieren. In Stuttgart gibt es halt einen eigenen Studiengang Luftraumfahrttechnik. Da gibt es auch eine AKA-Flieg, was ganz besonders wichtig ist. Ja. Und da hält man dann halt dann auch natürlich die Augen offen, ob man nicht vielleicht irgendwo bei so einem Segelflugzeughersteller unterkommen kann. Mhm. Und du bist wahrscheinlich auch geflogen, Segel? Ja, wobei ich bin unter dem Segelflugbeschränkungsgebiet Nürnberg aufgewachsen, so ein bisschen in Richtung Land. Mhm. Da war es ein bisschen schwierig, mit dem Fliegen anzufangen. Ja. Aber ich bin halt dann als Fußgänger in die AKA-Flieg gekommen und habe da das Fliegen gelernt. Mhm. Das heißt, du warst schon auch in der AKA-Flieg aktiv, ja. Und bist dadurch dann in den, okay. Und wie kam es dann dazu, dass du beim Schleicher oder überhaupt in der Segelflugkonstruktion gelandet bist? Ich meine, da gibt es ja offensichtlich relativ wenig Stellen, weil relativ wenig Segelflughersteller überhaupt existieren. Wieso gerade dieser Schwerpunkt und nicht zu Airbus Klappensysteme konstruieren oder so? Ja, komisch, dass du Klappensysteme sagst, also weil das war immer so mein ich bin davon ausgegangen, ja, da wird man halt dann irgendwo mal landen und wird dann halt dann da irgendwo so ein Querruder konstruieren und das wird's dann gewesen sein. Und das eigentliche Lester-Thema ist ja immer die Klotüre. Okay. Sagen wir so, es geht immer noch schlechter, schlimmer, aber na gut, ich meine, Segelflugzeughersteller, muss man halt sagen, das ist halt das letzte Verbliebene, schätze ich mal. Na ja, gut, vielleicht bei UL-Herstellern auch so ähnlich, aber wo man quasi die Gelegenheit hat, da von der ersten Auslegung von so einem Flugzeug bis halt zum Erstflug, Flugerprobung, Zulassung, alles durchzuziehen, an allem beteiligt zu sein. Mhm. Und von daher ist es schon irgendwie eine andere Kategorie. Also es fliegt nicht mit 0,8 Mach durch die Luft, aber es ist schon einfach, also für mich ist es einfach viel interessanter. Und die Tatsache, dass ich beim Schleicher untergekommen bin, war für mich einfach so der Sechser im Lotto sozusagen. Mhm. Das war halt zur rechten Zeit am richtigen Ort. Mhm. Gut, dann lass uns mal ein bisschen drüber reden, über die Entwicklung, über den Entwicklungsprozess von einem Segelflugzeug. Mit was fängt man an? Inwiefern werden da konkrete Anforderungen spezifiziert? Sagt man da einfach nur, wir bauen neue 15-Meter-Flieger oder neuen offene Klasse-Flieger oder inwieweit gibt man da konkrete Ziele vor? Ich weiß nicht, ob man das generalisieren kann. Ich kann ja mal die paar Beispiele jetzt mal bringen, wie es bei mir gekommen ist. Ja. Als ich angefangen habe, da war die 18-Meter-Version von der Standardklasse 28 war da schon im Gespräch und das war quasi Gerhard Weibes Einführung an mich, so quasi, ja, wenn du dann hier mal anfängst, dann kannst du gleich die 18-Meter-Version machen. Das war natürlich schon so. Dann war es beispielsweise so, jetzt haben viele Leute immer gefragt, wie es denn werden soll, mit ob es denn nicht vielleicht mal eine 18 Meter 27 geben könnte. Ja. Und also die 27 ist da das Rennklasse-Flugzeug von der Firma Schleicher und die da hatte ich selber eigentlich nie dran gedacht, dass es das wirklich mal gibt, weil man ja jetzt schon zwei 18-Meter-Flugzeuge hatte, aber ja. Irgendwann kam halt dann der Chef eines Abends und hat gemeint, hier so, Michael, jetzt mach dir mal Gedanken zu einer 27 mit 18 Metern und das war im Prinzip der Startschuss und dann lässt man nicht gleich alles liegen und stehen, sondern überlegt sich erstmal so ein bisschen, macht sich halt Gedanken, wie das aussehen könnte. Also bei den meisten Projekten war es irgendwo so, nicht die Aufforderung quasi hier jetzt, ja, fang mal mit dem weißen Stück Papier an, sondern wir haben irgendwas und das entwickeln wir irgendwie weiter. Mhm. Ich meine, was damit spart man sich natürlich Aufwände in der Entwicklung, wenn man zum Beispiel einen Rumpf wiederverwendet oder einen Innenflügel. Ist das die Hauptmotivation oder gibt es da auch zulassungsrechtliche Aspekte, warum man weiterentwickelt statt neu entwickelt oder wenn man Gutes bewährt, das nicht einfach wegwerfen oder wie kommt es dazu? Alles eigentlich. Also zum einen ist natürlich irgendwas Neues, jetzt einen neuen Rumpf zu machen, ist natürlich ein sehr großer Aufwand, weil gerade halt die unterschiedlichen Pilotengrößen, die Sitzriesen und die Zwerge und die Sitzzwerge und was es alles gibt, da hinein zu optimieren, ist einfach jetzt als Beispiel hier, ist ein großer Aufwand und dann sind in so einem Rumpf natürlich beliebig viele Kleinteile drinnen, die alle ein kleines Förmchen brauchen und dann die großen Rumpfformen selber. Also es ist ein Heidenaufwand und jetzt beim Rumpf selber kann man jetzt, gibt's nicht so viel neues Wissen, wo man sagen kann, hier, da können wir jetzt noch irgendwie Mods was rausholen. Ja. Da hat sich nicht so viel getan einfach und deswegen ist natürlich der erste Reflex zu sagen, naja gut, wir bleiben mal bei dem, was wir haben und schauen mal, wo können wir da noch was draus machen. Und jetzt bei der 27 war es halt einfach auch so, da gab es diese neue 18-Meter-Klasse, die 27 war eben ein sehr scharf ausgelegtes Flugzeug, ja. Und man wollte halt, da war einfach ganz natürlich kamen dann die Leute auf die Idee, naja klar, hier, wir wollen dieses scharf ausgelegte Flugzeug auch in der 18-Meter-Klasse haben und dann ist halt natürlich die Diskussion relativ schnell beendet, ob man da jetzt von null anfängt oder ob man dann Bauteile übernimmt. Ja. Bei der 30 war es ja anders. Also die ist ja, wenn man so will, die Weiterentwicklung von der 25. Aber da gab es tatsächlich einen neuen Rumpf. Ja. War das, also ich habe immer gehört, da ging es vor allem darum, größeren Leuten mehr Platz zu geben. War das der Hauptmotivationsgrund da oder war der Rumpf von der 25 einfach ausentwickelt? Oder? Ja, es war schon ziemlich ausgereizt. Also die zum einen ist es so, da es gab mehrere Kritikpunkte an dem Rumpf da. Die Bergflieger haben gesagt, sie wollen vorne eine größere Haube haben. Mhm. Man hat sehr viel positive Rückmeldungen gehabt von der ASH 26, ja. Dass man da halt sehr gut drinnen sitzt. Das hat man versucht, da eben noch mit reinzubekommen. Dann aber auch halt die ewigen Motorisierungsorgien, die 25 hat ja mal so als elegantes Segelflugzeug angefangen. Übrigens, ja, weiß ja jeder dann auch, FS 31, Agaflieg Stuttgart, nur um das hier nochmal festzuhalten. Und wenn man sich so anschaut, wie dann so die ersten Triebwerke da reingekommen sind, da ist ja dann da oben da was drauf gelaminiert worden und einfach um da den Platz zu schaffen, ja. Und um in zukünftigen, eventuell stärkeren Motorisierungen da eben auch noch entgegenzukommen, da war es einfach mal an der Zeit zu sagen, hier, okay, jetzt müssen wir da mal einfach einen Rundumschlag machen. Da sind dann einfach über die Jahre zu viele Kompromisse geschlossen worden. Auch eben die Leitwerke waren ja schon 30 Jahre alt. Ja. Da gibt es einfach dann einen Punkt, wo man sagen muss, ja, hier lohnt sich's dann, was Neues zu machen. Mhm. Und der Rumpf von der 30 wird ja jetzt in der 32 quasi wiederverwendet. Insofern ist der auch wieder die Basis für eine neue Familie von Flugzeugen mit gemeinsamem Rumpf. Klar, das war dann natürlich auch dann irgendwo der Punkt. Jetzt hat man so viel Arbeit in diesen neuen Rumpf reingesteckt. So, was kann man da denn da noch alles draus machen? Ja. War das von vornherein klar, dass das quasi eine 30 und eine 32, also eine offene Klasse und einen 20 Meter Doppelsitzer geben würde? Oder hat sich der 20 Meter Doppelsitzer erst im Nachhinein ergeben? Da hat man gesagt, ja, dann nehmen wir den Rumpf halt weiter. Naja, gut, also, dass man irgendwann mal einen 20 Meter Doppelsitzer machen würde, war schon klar. Na klar, ja. Dass man, das ist schwierig zu sagen. Man hat natürlich, wenn man sich neue Sachen überlegt, dann überlegt man sich natürlich immer noch so, was gibt's denn da noch so an Optionen, die man da draus machen kann. Ohne sich jetzt da irgendwie festzulegen. Aber man sagt, naja gut, wenn wir das jetzt so und so machen, dann könnten wir später vielleicht noch da irgendwas draus machen und so. Ja. Also man versucht dann da schon so ein bisschen vorausschauend zu arbeiten. Ja. Okay, um nochmal ganz kurz auf meine Frage ganz am Anfang zurückzukommen. So Sachen wie, wir wollen hier mindestens eine Gleitzahl von X erreichen oder eine Rollwendigkeit von Y Grad pro Sekunde. So konkret sind die Anforderungen dann nicht, oder? Nee, da war ich auch sehr froh drum, da, dass die Geschäftsführung bei der Firma Schleicher da der Konstruktion schon relativ viel Freiheit gelassen hat. Ich habe das für meine Arbeit immer sehr, sehr wohltuend empfunden, weil man, ich hätte so den Eindruck, wenn man jetzt ein Lastenheft gegeben hätte, wo dann drin steht, jetzt muss man diese und jene Werte da erreichen, dann ist man da so dran gebunden und schließt vielleicht Kompromisse, wo man auf der einen Seite sehr viel verliert, um einem Ziel jetzt auf den letzten, die letzten Prozente dann da noch zu erreichen. Und mir ging es eigentlich immer darum zu schauen, wo habe ich noch Reserven? Und wenn ich jetzt Reserven in irgendwas habe, da kann ich vielleicht noch was mitnehmen, was jetzt in so einem Lastenheft gar nicht drin gestanden wäre. Beispielsweise, wenn ich jetzt sehe, dass ich irgendwie zwei Spannweiten habe und dann könnte ich in der kleineren Spannweite vielleicht irgendwie noch Kunstflug mitnehmen oder sowas. Mhm. Da wäre vielleicht vorher gar keiner drauf gekommen. Aber wenn man halt das alles so von Hand da durchrechnet, dann kriegt man da eben auch mal so ein Gefühl dafür, wo sind denn da noch Reserven und so. Das von daher waren da immer relativ viele Freiheiten in diesen Sachen und man hat dann da schon großes Vertrauen gehabt, dass die Konstrukteure da schon so halbwegs wissen, worauf es den Kunden dann da ankommt. Und im Zweifelsfall spricht man da auch einfach mal miteinander. Also mit Kunden. Mit Kunden und auch mit der Geschäftsführung. Ich meine, die Leute, die dann doch jeden Tag mit den Kunden zu tun haben, die wissen halt dann doch schon ein bisschen besser, was da gerade so, wo der Schuh drückt. Inwiefern ist denn überhaupt die Entwicklung von so einem Flieger eine Teamarbeit? Ich meine, man weiß ja bei Schleicher, der letzte Buchstabe steht für den Konstrukteur. Bei Schempert ist das nicht so offensichtlich. Da steht der Name nicht oder der Konstrukteursname nicht im Flugzeugtyp. Muss man sich das so vorstellen, dass du als Buchstabengeber dann quasi der Teamleiter bist oder machst du dann schon wirklich auch einen Großteil der Arbeit? Also ich kann die Zustände jetzt da in der, wie es bei uns gewesen ist, beschreiben, ohne das jetzt zu werten. Nee, das muss nicht unbedingt so sein. Man kann es so machen und man kann es anders machen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Bei der Firma Schleicher ist es halt so gewesen, dass da schon ein Ingenieur und ein Techniker zusammengearbeitet haben und verantwortlich waren für dieses Projekt und das halt dann von der ersten Auslegung bis, also der andere Ingenieur, der da vielleicht noch da ist, der hat wegen diesem Projekt keine schlaflosen Nächte gehabt. Man hat aber schon irgendwo immer versucht, wenn man sieht, bei dem anderen, da klemmt's jetzt gerade oder der beißt sich jetzt da an irgendwas ab, wo man selber kürzlich was dran schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat bei seinem letzten eigenen Projekt, dann hilft man sich da schon so. Also als der Martin Heide da die ASA 26 gemacht hat, da hat ihm der Gerhard ein bisschen mit der Steuerung vorgezogen. Das ist halt ein Beispiel, das hat der Martin selber immer gebracht. Ja. Weil der Gerhard hat halt diese Steuerung dann auch für die 27 gebraucht. Oder jetzt halt bei uns, da ist dann halt ein Fahrwerk da mal gemacht worden oder irgendwie ein Belastungsversuch hat da der eine oder der andere übernommen. Ja. Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Thema Komponentenwiederverwendung. macht es auch die Zulassung einfacher? Ich meine, zum Beispiel die 29 ist ja eigentlich vom Datenblatt her eine ASB 27-18, steht ja auch so auf dem Typschild, im Handbuch steht es ASG. Ja. Das heißt, ich habe das immer so verstanden, dass die quasi auch zulassungsrechtlich eine Weiterentwicklung der 27 ist und auf dem gleichen Kennblatt, ja, was auch immer das heißt. Das hat man dann immer ein bisschen unterstellt, so, man hat es die 29 aufs Kennblatt von der 27 gemacht, damit man dann da irgendwie die alten Bauvorschriften da noch übernehmen kann. Also, hat sich was geändert in der Zwischenzeit. Ja, ja, die 29 ist nach der letzten Bauvorschriftenausgabe zugelassen. Das mit dem Kennblatt war eigentlich nur so, weil sich die EASA damals überlegt hat, wie das mit der Kostenverordnung werden soll, und da war halt im Gespräch, dass man für jedes Kennblatt eine Jahresgebühr zahlen muss. Und das war halt, der Airbus hat 4 Kennblätter und die Firma Schleicher hat 32 Kennblätter, und da sagt man sich halt, hey, also Jungs, das war so meine Motivation. Dann gab es halt dann da so, ja, da muss das aber auch eben als 27 erkennbar sein, und so kam das dann mit der Verkaufsbezeichnung 29, aber offizielle EASA-Bezeichnung 27-18. Mit der Zulassung hat es nichts zu tun gehabt. Also man hat dann, freilich hat man natürlich da, wo sich die Paragraphen nicht geändert haben, und wo man die Bauteile 1:1 übernehmen konnte und wo sich die Lasten nicht geändert haben, hat man natürlich dann auf die 27 verwiesen. Aber das hat es natürlich schon einfacher gemacht, aber es war nicht jetzt der Hintergrund, dass man die 29 auf das 27 Kennblatt genommen hat. Lassen Sie über das Ausleitungsthema später reden, sonst kommen wir hier vom Hundertsten ins Tausendste. beim Entwicklungsprozess an sich, welche Rolle spielt bei der ganzen Sache, ja, Gefühl, Bauch, Erfahrung versus Rechnung, CFD und Windkanal? Schwierig. CFD, by the way, steht für Computational Fluid Dynamics, also quasi Rechnung, aerodynamische Berechnungen am Rechner. Ja, es kommt halt immer drauf an. Natürlich ist man froh, wenn man jemanden bei der Hand hat, der einem irgendein Detail mit CFD da irgendwie mal nachrechnen kann, oder wenn man Grundlagen hat, wo irgendwas mal gemessen oder gerechnet worden ist, oder man versucht natürlich das, wo man es wirklich notwendigerweise braucht, da kommt man nicht drum herum, da muss man halt schauen, dass man jemanden normalerweise hat man einen guten Draht, jeder hat irgendwo einen guten Draht zu einer Hochschule. Ja. Das macht ihr dann also auch nicht selber. Nee, also da steckt halt dann auch immer so viel Arbeit da drin, dass es kommt drauf an. Was ich gehört hatte, war zum Beispiel der Wolf Lemke, der hat halt sehr viel Spaß daran gehabt an der Aerodynamik, und der hat halt so seine Sachen da immer selber gemacht. Ich hätte immer gerne mehr mit der Aerodynamik zu tun gehabt, aber letztlich steckt man dann erstmal mehr da drin, dass man da dieses Flugzeug konstruieren und zulassen muss, und da hat bei mir halt für die Aerodynamik nie so viel Zeit, ist da so viel Zeit übrig geblieben. Das heißt, wenn man dann an irgendwelche Punkte kommt, wo wie zum Beispiel, wie mache ich jetzt den Randbogen von diesem Höhenleitwerk, da hätte man dann schon gerne irgendwie sich da mal das jetzt mal per CFD irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt und gesagt, hier, da schaue ich mal nach, wie das dann so aussieht. Aber letztlich muss man dann halt immer abwägen, ja gut, ich muss auch einfach mit dem Projekt weiterkommen, es gibt noch viel anderes zu tun, und dann schaut man so ein bisschen in der Literatur, und da findet man dann schon auch was, wo man halt so eine Faustformel oder irgendwie so ein, da hat schon mal jemand eine gute Idee gehabt, wie man das machen könnte. Und also letztlich muss man schon oft auch einfach mal ins kalte Wasser springen und sagen, ja gut, das hilft jetzt nichts, das müssen wir halt mal auf irgendeine Weise machen, und wir müssen einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es eine gute Lösung wird, möglichst groß werden lassen. Ja, okay. Aber was dann, wenn dann das Flugzeug hoffentlich gut wird, was dann am Schluss, welches Detail jetzt da die Sache rausgerissen hat und welches da vielleicht irgendwo ein Problem macht, ist es halt dann auch immer schwierig zu sagen, aber ja, das hat eigentlich auch den Spaß gemacht, dass man dann im Zweifelsfall einfach aus den Gegebenheiten heraus auch manchmal ein bisschen einfach es so machen konnte, wie einem das Bauchgefühl das vorgegeben hat. Okay, das bringt mich gleich zur nächsten Frage, die da wunderschön passt, weil so wie du das gerade formulierst, scheint es so, dass es dann durchaus auch ein bisschen Glückssache ist, wobei der Begriff natürlich gefährlich ist, ob ein Flugzeug dann nachher gut wird oder nicht. Ich meine, wenn ich es eben vorher nicht komplett durchrechne, und man weiß ja, es werden auch keine Prototypen im engeren Sinne gebaut, ne? Der erste Flieger wird in den endgültigen Formen gebaut. Insofern, ne, hast du im Prinzip eine Chance. Die Frage, die ich da hatte, war, wie viel der Flugeigenschaften in Anführungszeichen Zufall ist, weil es gibt dieses Gerücht, ich meine, das kannst du logischerweise nicht konkret wissen, aber es gibt dieses Gerücht, dass beim Arcus die schön wendiger Flieger, dass diese Wendigkeit, so formulieren, die Testpiloten beim ersten Flug auch positiv überrascht hat. Ja? Ich glaube nicht, dass Schempert da in dieses Projekt hineingegangen ist, ohne dann sich schon Gedanken gemacht zu haben, wie sie da ihre Steuerung auslegen und was sie damit erreichen wollen. Also es ist immer, also zumindest bei mir war es schon so, dass es schon auch eine große Spannung ist. Man überlegt sich viel, macht sich Konzepte, wie müsste das denn funktionieren, dass das halt die verschiedenen Anforderungen am besten unter den Hut bringt und hat schon auch manchmal so ein paar Ideen, wo man stolz drauf ist, aber sich dann denkt, das ist jetzt aber arg unkonventionell. Mal schauen. Man muss halt immer noch so versuchen haben, bei den ganz gewagten Sachen vielleicht einen Plan B in der Hinterhand zu haben. Und es ist schon dann die große Spannung beim Erstflug. Also wenn irgendjemand während der Entwicklung dann auf einen zukommt und sagt, ja, ich mache hier gerade diesen und jenen Flugsimulator und gib mir doch mal alle flugmechanischen Derivate rüber, dann sagen, Pustekuchen habe ich nicht. Ist für die Entwicklung nicht notwendig und besteht gar nicht die Zeit da, so tief jetzt da die Sachen vorauszuplanen. Man kann sich halt versuchen, das so bestmöglich zu machen und sich jetzt für die Steuerung halt zu überlegen, wie müsste die Kinematik da sein, wie müssten die Ausschläge sein, um das zu erreichen, was man gerne hätte. Und da gibt's halt verschiedene Schwerpunkte wahrscheinlich und verschiedene Ideen und dann tut man sich das eben auch aus dem heraus, was es bisher gibt, dann auch ein bisschen weiterentwickeln. Also wahrscheinlich würde Schempert nie von einem Flieger auf den nächsten auf eine Steuerung, wie sie halt Schleicher hat, mit den unterschiedlichen Klappenaufschlägen umsteigen. Ja. Und Schleicher würde nie auf so ein durchgehendes Flapperon umsteigen, weil sie halt auch einfach die guten Erfahrungen eben mit ihrer jeweiligen Lösung gemacht haben. Ja, und auch einen gewissen Brand auch. Ne? Ich meine, man weiß ja, dass die Schempert-Flieger vielleicht ein bisschen leichtgängiger in den Rudern sind und dafür sind die Schleicherflieger ein bisschen stabiler im Kurvenflug. Ich sage immer BMW versus Mercedes für einen Laie, so, ne? Und das will man ja auch nicht, ich meine, dafür steht man ja auch irgendwie. Ja. Ne? Das will man ja auch nicht ohne weiteres aufhören. Du hast gerade gesagt, wenn man dann mal eine gewagte Sache macht und so, was wäre denn ein Beispiel für so eine gewagte Sache? Kann ich erinnern an irgendwas? Ja, bei der 32 hat das innere Flapperon, das hat eine Differenzierung, da macht es in der Querruderfunktion, macht es nach unten einen größeren Ausschlag als nach oben, also quasi andersrum differenziert als sonst. Ja. Und da sagt man sich, kann ich das jetzt machen? Aber man hat sich halt was überlegt, man hat auch ein bisschen, in dem Fall auch ein bisschen was gerechnet und sich angeschaut, was das für Konsequenzen hat. Und es kam halt dabei raus als das Beste. Man überlegt sich dann, warum kann das sein? Ja, gut, das klingt auch plausibel. So Plausibilitätsprüfung, ja. Genau. Und dann geht man das halt mal an. Und wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätte man halt den Flügel nochmal aufschneiden müssen und hätten Hebel tauschen müssen. Und so. Aber das war mit der Plan B dann. Genau. An was liegt es da jetzt in dem Fall, dass man da verkehrt rum differenziert? Also wenn du im Kreisflug stützt, also das heißt, im Kreisflug ist der äußere Flügel, der fliegt ja schneller. Durch die Luft, erzeugt mehr Auftrieb. Deswegen muss man halt ein bisschen Querruderausschlag dagegen geben. Und dieser Querruderausschlag zum Stützen, der wirkt natürlich am äußeren Ende vom Flügel am allerbesten. Da hat er den größten Hebelarm. Yeah. Und wenn jetzt die innere Klappe mitgeht, die innere Klappe, die trägt da zum Stützen wenig bei, aber wenn die jetzt eine positive, also eine normale Differenzierung nach oben hat, dann würde die einfach trotzdem halt viel nach oben gehen und es würde viel Auftrieb verloren gehen. Und ich brauche ja, also was ich beim Kurvenflug brauche, ist CA Max. Ja. Und deswegen geht die halt nach oben nur sehr wenig mit, aber auf der anderen Seite nach unten geht sie viel mit. Und das hat halt dann auch den Vorteil, auf der Seite, wo die Querruder nach unten gehen, da gibt es halt nur einen sehr kleinen Spalt zwischen dem inneren und der äußeren Klappe. Das heißt, da ist halt dann auch wenig, wo die Luft verwirbeln kann. Und auf der Seite, wo das Querruder nach oben geht, da gibt es halt dann einen größeren Spalt. Das ist jetzt zum Beispiel wieder so eine Sache, das hilft einem, wenn da irgendwo an dem Spalt ein Wirbel entsteht, würde einem das beim negativen Wendemoment helfen. Ob das jetzt wirklich irgendwie spürbar einen Unterschied macht oder nicht, weiß keiner. Ja. Aber das sind also Sachen, naja gut, wenn man da irgendwie noch was mitnehmen kann, dann nimmt man das halt mit. Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast während der Auslegung oder während der Konstruktion nicht genügend Zeit gehabt, dich da im Detail mit der Aerodynamik zu beschäftigen. Das fand ich eine echt interessante Aussage, weil aus Laiensicht, also ich Laie in dem Fall, ne, geht's ja um Aerodynamik. Darum geht's. Das ist das, was du machst beim Flugzeug konstruieren. Und das klang gerade so, wie wenn das eigentlich nicht so ist. Ja, nein, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Schon klar, aber ich meine, was machst du sonst, wenn nicht Aerodynamik? Ja, aber ich sehe das jetzt so mittlerweile so, die Flugzeuge sind so ausgereizt. Also früher hat man vielleicht gesagt, hier, okay, jetzt geht's darum, das beste Profil zu haben. Und der Flügel ist halt irgendwie immer ein Rechteckflügel gewesen. So, so jetzt hat man halt dann irgendwann mal das Flügel, das Profilthema, das hat man jetzt einfach mal durchgeackert. Da gibt's jetzt nicht mehr sehr viel, wo sich die, ja, gut. Alle 5 Jahre gibt's was Neues aus Delft. Ja, also sagen wir es mal so, also die Geschwindigkeit, wo immer was Neues kommt, die ist schon relativ langsam geworden. Ja, okay. So jetzt dann waren halt irgendwann mal später oder ist halt dann auch irgendwann mal hat man sich um den Flügelgrundriss beschäftigt, da ist man jetzt halt beim 5-fach-Trapez angekommen. So, da gibt's jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel, wo man dann jetzt irgendwie mal was rausholen kann. Dann kamen die Winglets. Und jetzt muss halt der Rundflügelübergang passen und jetzt geht's halt immer mehr so in die feinen Details und da hat mir halt bei der Aerodynamik der Johannes Dillinger da geholfen, dem ich da zu großem Dank verpflichtet bin. Der auch die Concordia da mitgeprägt hat. Und der hat halt dann da nochmal den Flügelgrundriss da sich in angeschaut. Das fand ich ganz interessant, weil er quasi da an einem Trapezknick, da hat er nochmal irgendwie so ein paar Zentimeter Flügeltiefe geändert. Aber ansonsten hat es mit dem, was man so von Hand ausgelegt hat, schon ganz gut funktioniert. Und er hat halt dann auch die Winglets dazu gemacht und ihren Flügelübergang. Und das sind einfach die Sachen, die waren mir sehr wichtig, weil da sind halt das ist jetzt gerade so die vorderste Front, wo man keine Fehler machen darf. Aber dann halt, wie gesagt, wenn es dann darum geht, wie mache ich den Randbogen vom Höhenleitwerk oder da so Feinheiten, man würde gerne dann vielleicht nochmal irgendwo wissen, wie bindet man das die Seitenruderanlenkungsschutzen wie macht man die am saubersten oder sowas. Das sind halt so Sachen, da könnte man sich jetzt echt noch verkünsteln und so. Und da wird es dann auch irgendwann wahrscheinlich in Zukunft hingehen, weil es eben, je mehr man sich jetzt schon mit den großen Sachen, je besser man die im Griff hat, desto mehr muss man jetzt halt nochmal schauen, wo kann man jetzt noch was rausholen. Ja, bei der 32 ist mir das einziehbare Spornrad in diese Kategorie gefallen, als ich es gesehen habe. So, oh Gottes Willen, sind wir jetzt so weit optimiert, dass wir jetzt das Spornrad einfahren müssen. Ja, das ist halt, man sitzt halt in seinem Büro und überlegt sich so, ja, jetzt muss man möchte jetzt was machen, was halt jetzt wirklich auch, man möchte den Menschen ja auch einen guten Grund geben, dieses Flugzeug zu kaufen. Ich meine, sie blättern auch sehr viel Geld auf den Tisch und haben da auch ein Recht, da jetzt halt dafür was zu bekommen. Und jetzt muss man halt schauen, naja, was gibt's denn da noch? Ja, klar. Ja. Leistungsdaten vorausberechnen ist demnach dann also auch kein Thema, sondern man sagt halt, wenn ich die 27 gut auf Flieger, 3 Meter mehr Spannweite, wird schon 50 plus geben. Ja, grob gesagt, also Leistungsdaten, wenn jemand einen komplett neuen Flieger macht, wo sehr viel Neues ist und gibt dann eine gerechnete Polare an, das muss man mit Grain of Salt. Da muss man sehr vorsichtig sein, würde ich sagen, weil das es kommt halt darauf an, was rechnungsmäßig da dahinter steckt. Wenn jetzt jemand sagt, er kann da CFD-mäßig, er hat das CFD-mäßig das schon im Griff, dass er da auch den laminarturbulenten Umschlag dann mit berücksichtigen kann und so, dann möglicherweise, dass das dann halt mittlerweile alles funktioniert. Aber für mich ist eher so, ich kenne die gemessene Gleitflugpolare von einem Flugzeug und jetzt, wenn jetzt da sich nur der Flügel geändert hat, dann rechne ich den Flügel raus und rechne dafür den anderen Flügel rein und dann kann ich sagen, okay, das ist eine halbwegs zuverlässige gerechnete Polare. Jetzt bei der 32 zum Beispiel, da habe ich eigentlich mir es verkniffen, irgendwo mal Gleitzahlen anzugeben oder ja, Polaren muss man halt dann irgendwann mal rauslassen, aber die, zur Gleitzahl habe ich mich da immer zurückgehalten, weil das ist halt man muss da halt so ein paar Annahmen treffen in seiner Rechnung und wenn man dann da so ein Parameter ein bisschen verändert, dann sieht man auch, dann geht halt dann die Gleitzahlpolare, verändert auch so ihren Charakter und die Gleitzahlen ändern sich und das muss man halt ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja. Ich meine, das macht ja dann irgendwann die IDA-Fleg im Sommertreffen, die erfährt dann die Wahrheit. Ja, das ist dann auch immer die Stunde der Wahrheit. Das kann doch gar nicht sein, was haben die da wieder von Mist gemessen? Genau, wer was Mist. Ja. Genau. Welche Vorschriften spielen eine Rolle beim Konstruieren von Segelflugzeugen? Und ab wann spielen die eine Rolle? Inwiefern schränken die ein? Naja gut, es gibt die Bibel des Segelflugzeugkonstrukteurs, das ist halt die aktuelle Bauvorschrift, im Augenblick Certification Standard 22. Mhm. Und na gut, wenn man ein paar Projekte macht, dann kennt man die schon relativ gut und wenn man ein neues Projekt angeht, dann weiß man schon ungefähr, wo man aufpassen muss und wo es da so zwickt. Das ist einem schon ziemlich ins Blut übergegangen. Was wäre da ein Beispiel dafür? Bremsklappen zum Beispiel. Bremsklappen waren immer ein Problem, weil die Anforderungen, die da drinnen stehen, eigentlich widersprüchlich sind. Zum einen müssen die Handkräfte bei VNE nicht so, also man muss die Bremsklappen kontrolliert ausfahren können. Mhm. Und man muss sie bei der Geschwindigkeit, bis zu der man den F-Flap nachweist, muss man sie auch wieder mit nicht mehr als 20 Kilo Handkraft wieder einfahren können. Mhm. Und da halt die rausgesaugt werden, ist das halt bei den hohen Geschwindigkeiten immer ein Problem gewesen. Und das heißt, wenn die Bremsklappen zu groß sind, dann wird's da knapp. Und auf der anderen Seite sind halt die Forderungen, dass man den 45 oder 30 Grad Sturz erfüllen muss und die Gleitwinkel im Landeanflug. Und man kann aber beide Forderungen, die in die eine Richtung und die in die andere Richtung, kann man nur sehr schwer vorher irgendwie abschätzen. Und das ist halt dann auch immer so ein bisschen ein Bonbon-Spiel, dass man da halt sich da irgendwie da durchlaviert und dann hofft, dass es dann in der Flugerprobung alles funktioniert. Ist jetzt nicht das Kernproblem bei der Zulassung, klar. Aber da war halt zum Beispiel dann auch irgendwie mal der Gedanke, ob man da nicht was Neues macht. Also bei der 32. Nach vorne. Dass die ein bisschen nach vorne ausfahren. Das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo ich gerne irgendwie was mit CFD gemacht hätte. Wir hatten einen jemanden, der bei uns Diplomarbeit gemacht hat. Der wollte unbedingt was bei uns für die Segelflugzeuge machen. Dann hatte ich ihm halt das Bremsklappenthema mal zugeschoben. Da hat er ein bisschen geknurrt. Aber gut, ich hatte da ein paar Ideen und mach mal dieses, probier mal jenes. Und sein Professor, der hatte dann gesagt, Mensch, hier, das ist alles nix. Da muss man mal die andere Abteilung, die müssen da das mal durchrechnen. Und eine Kernidee, die haben die dann tatsächlich per CFD bewiesen, dass das alles im Gegenteil, dass es das schlimmer macht, als es das gut macht. Okay. Und dann kam er halt auf die Idee da mit dem nach vorne neigen. Aber da war der halt schon weg. Ja. Und dann stehst du halt da und denkst dir, ja, wie viel neige ich die jetzt nach vorne? Und dann, also die Idee dabei ist, dass es dadurch, dass es nach vorne geht, gegen die Strömung arbeitet und deshalb schwerer geht und nicht rausgesaugt, also gegen das Raussaugen wirkt. Genau, da ursprünglich hatte ich noch den Abdeckdeckel ein bisschen nach vorne geneigt und dann müsste der Abdeckdeckel quasi sich wirklich gegen die Strömung nach vorne arbeiten. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel man das neigen muss. Und das war halt dann so ein bisschen, da gab es am Laminarwindkanal eine Studienarbeit zum Thema Bremsklappen. Da gab es schöne Strömungsvisualisierungen im Wasserkanal. Und da konnte man sich dann da war es echt Bauchgefühl. Also wenn das jetzt noch ein paar 5 Grad mehr neigt, dann müsste es wahrscheinlich so schwer gehen, dass es eigentlich nicht mehr funktionieren kann. Und naja, wir machen es mal so viel. Das sieht noch so aus, als dürfte es, also lieber zu vorsichtig als zu extrem. Ja, und ja. Ich muss sagen, also ich war froh, dass es dann echt super funktioniert hat. Also die Bremsklappen, normalerweise kann man sie bei VNE nicht mehr einfahren und die kann man noch bei VNE einfahren und das war echt cool. Ja, aber die eigentliche Frage war irgendwas anderes. Was die Bauvorschriften Einfluss haben auf das Projekt. Genau, du hast gesagt, die Klappen sind nicht das Kernproblem. Was ist denn das Kernproblem? Also inwiefern gestaltet die Bauvorschrift, also wie würde man heute so ein Segelflugzeug auslegen, wenn es die Bauvorschrift nicht gäbe oder wenn sie an entsprechenden konkreten Stellen anders wäre? Kann man das irgendwie sagen oder seid ihr so in dieser Bauvorschriftenwelt, dass ihr gar nicht mehr anders denkt? Naja, also es gibt schon, es sind schon ein paar Pflöcke einfach eingeschlagen. Da gibt halt die Anforderungen für einen Doppelsitzer, muss halt mal Zuladung, mindestens die maximale Zuladung in den beiden Pilotensitzen 180 Kilogramm sein. Das reicht natürlich nicht für einen Doppelsitzer heutzutage. Beim Einsitzer 110 Kilo. Da sind halt schon mal so von den Zuladungen her Sachen gegeben, wenn es ein eigenstartfähiges Flugzeug ist, dann muss es halt eine Startstreckenforderung erfüllen. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel bei so einem 20 Meter Doppelsitzer zum Beispiel so ein Punkt, wo man sich sagt, naja gut, da sind halt zwei schwere Piloten drinnen, der Motor, der wiegt nochmal gehörig so und da braucht man dann eigentlich gar keine große Überlandflugrechnung zu machen, das definiert einem schon einfach aus dieser Startstreckenforderung heraus, wie groß die Flügelfläche sein muss. Mhm. Und da orientiert man sich halt dann schon da dran. Das ist ein bisschen ernüchternd, weil man halt dann mal so früher, da gibt es so ein Buch von Fred Thomas, Professor Fred Thomas, Grundlagen zur Entwicklung von Segelflugzeugen. Und da ist das schön drinnen ausgebreitet, wie man das so macht, so Flugzeuge konzipieren, Segelflugzeuge, dass da Überlandflugrechnungen und Reisefluggeschwindigkeiten mittlere und so und da Parametervariationen und das ist dann meistens dann doch ein bisschen flach gefallen, weil man halt dann aus dem Baukastensystem heraus dann mit vielen Sachen entweder schon festgelegt gewesen ist oder in so einem Fall eben von der Startstreckenforderung her festgelegt ist. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel entscheidet, nur ein Turbo zu machen und keinen Eigenstarter, kann das eben zum Beispiel auch damit zusammenhängen, dass man sagt, wir wollen den Flieger jetzt für die Überlandleistung optimieren und diese Startstreckenforderung einfach rauslassen, weil uns die sonst einen zu großen Flügel produzieren würde. Zum Beispiel, ja. Also das wäre jetzt ein Punkt, warum man sagen würde, man kann jetzt aus der ASW27 keinen Eigenstarter machen, weil dir einfach der Flügel zu klein ist. Und der Motor nicht reinpasst, habe ich immer gehört. Der Motor nicht reinpasst, aber wenn der Motor reinpassen würde, dann wäre das halt die Flächenbelastung zu hoch. Ja. Auch halt eben mit dem schweren Motor, dass man da wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte da mit der Startstrecken. Mhm. Okay. Gibt es sonst noch irgendein ein Beispiel, das dann auch mit der Aerodynamik zu tun hat oder mit der Struktur oder mit irgendeiner, also was wie die Mindestgeschwindigkeit ist, glaube ich, eine Bauvorschrift, ne? Dass du ein Segelflugzeug mindestens noch bei, weiß ich nicht, irgendwas 60 km/h noch fliegen muss oder irgendwas? Ja, na gut, das ist halt dann vor allem für die Standardklasse relevant. Also weil die keine Klappen haben. Genau. Da gab es dann auch immer so ein Hin und Her, da gab es so mal Kuhhandel, da hat man dann Mindestgeschwindigkeit gegen Energieaufnahme vom Fahrwerk eingetauscht und so. Das war so ein bisschen vor meiner Zeit, da gab es auch ein bisschen böses Blut immer. Wenn man da die alten Hasen, wenn da so manche so aufeinander stoßen, dann hat man auch mit dem Finger auf sich gezeigt, du damals hast mir das vermasselt. Also Zulassungsmensch und Konstrukteur. So unterschiedliche Firmen. Aber ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Klar, okay. Das schnappt man manchmal vielleicht auch ein bisschen falsch auf. Ja. Wie genau werden denn solche Bauvorschriften dann überprüft, wenn du gerade sagst, Kuhhandel, wir machen ein bisschen mehr Energieaufnahme vom Fahrwerk versus Mindestgeschwindigkeit? Gibt's dann da, muss man dann wirklich den 45 oder 30 Grad Sturz demonstrieren und es steht einer daneben und peilt, ob das 30 Grad sind oder wie läuft sowas? Es gibt ja, die Bauvorschrift ist aufgeteilt in verschiedene Kapitel. Das sind einmal Anforderungen aus dem Flugbereich. Ja. Das sind die Seiten, die man doch als Konstrukteur erst ganz zum Schluss braucht. Man muss halt wissen, klar, bei der Auslegung muss man wissen, dass da halt eine Startstreckenforderung drin steckt und so weiter und eine Mindestgeschwindigkeitsforderung und eben für die Zuladung ein paar Minimalforderungen drin stecken. Aber dieses ganze Kapitel B mit den Flugeigenschaftsforderungen, die überblättert man erstmal. Dann geht es bei C und Lastannahmen und D, Design und Construction, geht es dann da eigentlich erstmal richtig los. Und später, wenn man dann beim Amt anklopft und da gerne eine Zulassung hätte, dann muss man schon hier quasi alle Flugeigenschaftsforderungen mal nachgeflogen haben und auch dokumentiert haben in irgendeiner Weise und denen dann auch vorlegen. Das macht man aber selber. Da kommt kein EASA-Mensch und hockt sich in den 29 Prototyp rein und fliegt das Ding mal. Ja, also die wissen schon, die kennen schon ihre Pappenheimer und die wissen schon, wo es normalerweise klemmt. Und die sagen halt dann sowohl bei Belastungsversuchen, ja, den wollen wir sehen, da wollen wir dabei sein und hier, da reicht uns nur eine Foto- oder Videodokumentation. Und halt ein entsprechendes Protokoll. Ja. Und auch bei den Fluggeschichten, da gibt es dann einen Nachflugtermin und da fliegen dann halt dann so die kritischen Sachen nach. Also da wird dann schon nochmal hier getrudelt und da wird dann nochmal eben die Bremsklappen bei VT ausgefahren und nach den Handkräften geguckt und so. Also die werden nicht alles im Detail dann nachfliegen, aber die werden sich halt einen Eindruck von dem Flugzeug einholen, ob dann da das mit den Längsstabilitäten alles so fliegbar ist und sowas. Also die machen dann nochmal so einen Rundumschlag. Ich habe auf dem IDA-Flieg-Treffen kurz mit dem Janis Neumann geredet und der hat gemeint, dass das einer der schöneren Aspekte seines Jobs sei, dass er gelegentlich mal Flugzeuge fliegen darf, das weil er sie zulassen muss. Klar, also ich meine, das ist natürlich irgendwie, man sitzt halt immer auf der Seite, wo man mit den eigentlichen Produkten selber nicht sehr viel zu tun hat, sondern man halt nur den Papierkram abarbeiten muss. Und klar, das stelle ich mir schon auch vor, dass man halt dann ein bisschen einen Einblick hat eben in die verschiedenen Firmen und auch ein bisschen einen Vergleich hat. Ja. Nochmal ganz kurz in dieser CS22, du hattest gerade verschiedene Teile eingegangen, der A, B, C, D, E. Kannst du mal ganz kurz sagen, was in denen jeweils grob drinsteht, dass wir dann ein Gefühl dafür haben, um was sich die Bauvorschrift alles kümmert? Ja, also im ersten A, der ist nur sehr kurz, da steht einfach drinnen, dieses in einer Bauvorschrift, die für Segelflugzeuge ein- und zweisitzig bis so und so viel Kilogramm zuständig angewendet werden kann. Dann B ist eben Flugeigenschaften und da ist erstmal so ein vorab so was an Zuladung gefordert ist, ein bisschen so, dass das Maximalgewicht eigentlich nicht, also man darf eigentlich mit dem Wasserballast das Maximalgewicht nicht überschreiten können. Das ist auch so ein Punkt, der also man müsste im Prinzip annehmen, dass bei maximalem Pilotengewicht mit maximalem Wasserballast die 850 Kilo beim Doppelsitzer. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob im maximalen Pilotengewicht oder beim Doppelsitzer zum Beispiel 180 Kilogramm drin steht oder so. Aber das sind so Sachen, die sind dann Kunden zum Beispiel sehr schwer zu vermitteln. Ja. leichtgewichtigen Kunden. Ja. Ja, und dann geht es eigentlich so, schon so los. So G-Geschichten, 5,3 Utility, steht es da auch drin? Nee, das kommt dann später im Abschnitt C. Okay. Also da geht es dann schon irgendwann mal dann los eben mit Überziehgeschwindigkeiten, eben Gleitwinkel, Mindestgleitforderung, da steht zum Beispiel, also man kann jetzt nicht irgendwie so ein Ding bauen, das halt gar nicht einem Segelflugzeug gleicht, weil halt da irgendwo drin steht, dass halt das eine gewisse Gleitwinkel haben muss. Und ja, dann ist auch eine Mindestrollrate da drinnen, steht was zur Eigenstabilität, Trudeln, na, das ist dann schon am Schluss. Aber das umschlägt, umfasst halt dann alles Flugeigenschaften. Part C sind Lastannahme, da steht dann das drinnen mit den VN-Diagrammen, also was für Manöverlasten muss das Flugzeug bei welchen Geschwindigkeiten ertragen können, was zu den Böenlasten, wie groß muss ich die durch Böen aufgezwungenen Lasten ansetzen, bei welchen Geschwindigkeiten. Also klar, das sind so Annahmen, die man dann auch macht, wie man quasi davon ausgeht, was das, klar. Ja, das sind also, im Prinzip sind die Bauvorschriften die Essenz aus allen gemachten schlechten Erfahrungen. Ja. Und was jetzt in den Lastannahmen gefordert ist, ist jetzt nicht unbedingt, oder habe ich jetzt nicht so gesehen, dass das jetzt irgendwo mal auftritt. Ist es aber eine Beschreibung für jetzt eine bestimmte Art von Rechnung, die ich anwenden muss, um die Lasten zu berechnen, mit der man jetzt ganz gut zurechtgekommen ist. Ja, also ich meine, wenn man jetzt mal in so einen alten Nachweis von so einem Holzpfleger da reinguckt, da ist das alles noch so gehalten, dass man das mit Hand rechnen kann. Das ist eigentlich der Vorteil von diesen Bauvorschriften. Die sind jetzt nicht so, dass man da jetzt unbedingt mit aller Rechenpower dann da drauf gehen muss, sondern es ist so gemacht, dass man da eigentlich mit vernünftigen Annahmen da auch das von Hand rechnen könnte. Ich meine, das macht man nicht mehr, wenn man dann halt mit den verschiedenen Konfigurationen, die es heutzutage bei so einem Flugzeug gibt, verschiedene Spannweiten, verschiedene Wasserballast, verschiedene Beladungen, dann kommt man schon irgendwie mal so auf 2500 Lastfälle. Und das lässt man einfach dann vom Rechner durchnudeln. Und da macht man dann auch einen Multop mit 200 Stützstellen. Das ist einem dann ganz egal. Ein Multop mit 200 Multop. Das ist ein Aerodynamiker gewesen, der hat mal eine Rechenanleitung gegeben, wie man schon mal mit einfachen relativ einfachen Methoden eine relativ gute Auftriebsverteilung über den Flügel bestimmen kann. Da saßen halt dann früher in so einem Saal viele Leute mit der Rechenmaschine und haben dann da eben diesen Multop ein paar Iterationen durchgenudelt mit 7 Stützstellen oder sowas. Aber das hat schon ganz gut funktioniert. Da musste man dann ein bisschen tricksen, wenn man dann irgendwelche Ruderausschläge hatte, dann gab es dann da Überlagerungsverteilungen und so weiter. Wenn man jetzt heutzutage einen Rechner hat, dann lässt man da einfach 200 Stützstellen durchnudeln und dann muss man sich über Ruderausschläge oder sowas keine Gedanken mehr machen. Das läuft dann automatisch mit. Ja. Genau, Part D. Part D ist Design und Construction. Da steht halt dann drinnen so ein bisschen, also hier, wenn du Werkstoffe verwendest, dann sollst du bitte schön wissen, dann sollst du die Werkstoffe gut kennen, die Bauweisen solltest du gut kennen. Das sind so ein bisschen der Abschnitt, wo man ja oft auch einfach im Prosa schreiben muss, dann im Nachweis, wo man dann, wie soll man jetzt irgendwie nachweisen, dass man das, oder wie soll man, wenn in einem Paragraphen drinnen steht, ein Sicherheitsvielfaches von 1,5 ist mindestens anzusetzen, dann kann man halt nur sagen, ja, bitteschön, ich habe überall ein Sicherheitsvielfaches von 1,5 angesetzt. Ja. Und man wird dann nicht auf jeden einzelnen Paragraph, jede einzelne Rechnung eingehen. Ja. Und das sind dann eben auch, teilweise tauchen dann eben da wieder Fahrwerksforderungen auf, die dann irgendwie im Teil C auch schon mal angesprochen worden sind. Und da geht's dann auch für die verschiedenen Bauteile gibt's dann noch mal besondere Sicherheitsvielfache für Beschläge noch mal 1,15 oder sowas. Das steht dann so da drinnen. Dann geht's weiter mit Abschnitt E, das ist dann Engines. Wenn man Glück hat, dann hat man halt einen passenden Motor, der schon eine eigene Zulassung hat. Ja. Dann braucht man sich um Teil E eigentlich fast nicht zu kümmern. Einen Propeller gibt es da noch. Und, Und so die wesentlichen Sachen. Ja. Macht die Bauvorschrift die Entwicklung von einem Flugzeug teurer, weil man alles irgendwie belegen, zertifizieren, nachmessen muss? Ich meine, die Frage ist insofern blöd, weil man natürlich in einer entwickelten Zivilisation ein Flugzeug nicht zulassen können wird, ohne irgendwas nachzuweisen. Also man wird das sowas immer haben. Ja, aber kann man das irgendwie quantifizieren, dass man sagt, von dem Entwicklungsaufwand könnten wir uns 30% sparen, wenn wir nicht jeden Scheiß nachweisen müssten? Oder läuft das so nebenher, weil man die Annahmen einfach vorher schon mit reindenkt und dann ist eigentlich kein großer zusätzlicher Aufwand? Ja, es ist jetzt schwierig. Die Geschäftsführung, und ich glaube, das ist in jeder Firma so, wird immer sagen, ach, dieser Nachweisaufwand, kann man das nicht viel einfacher machen. Ja. Es ist schon manchmal so, dass man manchmal, wenn man jetzt einen Belastungsversuch macht, feststellt so, ups, oh, da ist ja ein ganz neuer Effekt, mit dem habe ich erst noch gar nicht gerechnet. Natürlich, wenn man gefragt wird, ach, könnte man nicht mal geschwind irgendwie diese oder jene Variante machen, dann wird man sagen, hier, das ist ein Mordsaufwand hier für die Zulassung, das können wir nicht mal eben so machen. Es ist aber halt auch so, man kann ja nicht einfach jetzt irgendwas rausgeben und sagen, das funktioniert schon irgendwie so. Da ist man, vielleicht ist man da einfach auch schon so ein bisschen konditioniert, dass man an diese, sich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass es anders wäre. Und was mich da immer so ein bisschen, ein Beispiel, was ich ganz schön finde, sind diese Aufsteigwinglets für ein Ventus C. Ja, die haben ja doch einige Leute dran, die sind nicht zugelassen. Und also ich persönlich kann mir schwer vorstellen, dass die zu so viel vergrößerten Lasten führen, dass das wirklich ein ernsthaftes Problem ist. Aber zulassen kann man es eben nicht, weil der Pflege ist schon zu alt und wer soll das alles bezahlen? Ja, es ist natürlich so. Ich meine, wenn man den umgekehrten Weg geht, wenn man zuerst irgendwas beim Fliegen ausprobiert und dann alles mal geflogen hat, was dazu notwendig ist, um das nachzuweisen, und sei es auch, dass es nicht in einem Flugerprobungsprogramm stattgefunden hat, sondern einfach schon 20 Jahre an dem Flieger dran ist und man sagen kann, hey, jetzt ist bestimmt, wenn irgendwas da gefährlich wäre, dann wäre schon einer runtergeflogen damit. Dann ist es natürlich zu sagen, jetzt noch den ganzen Zeug aufzuschreiben, jetzt noch mal alles bewusst nachzufliegen, jetzt noch die Festigkeitsnachweise zu führen, das ist natürlich dann schon ein Riesenaufwand. Ja. Aber wenn man jetzt auf der anderen Seite steht und sagt, hier, ich habe mein weißes Blatt Papier, ich möchte jetzt etwas konstruieren, was auf den ersten Schuss, du hast es vorhin angesprochen, es werden in der Regel nur Einsatzformen gebaut, was auf dem ersten Schuss funktionieren soll und was halt den teuren Belastungsversuch, den man vielleicht machen muss, aufs erste Mal besteht, dann muss ich eh relativ viel machen vorab. Da bin ich ja eigentlich auch ganz froh, dass mir irgendwo so die Bauvorschrift eine Handreichung gibt. Wenn ich das gemacht habe und es fliegt trotzdem einer runter, dann kann ich immerhin sagen, hier, Jungs, ich habe es gemacht, so wie die Menschheit es nicht besser weiß, dass man es machen muss. Ja, und, guter Punkt. Von daher weiß ich nicht. Es gibt so Überlegungen, soll man denn nicht teilweise in den USA bei so Ultraleichtklassen, da gibt's so eine Self-Declaration, da sagt man dann nur noch dem Amt, ich bin überzeugt, dass wir das alles richtig gemacht haben. Punkt. Und wenn halt irgendwas passiert, dann unter die gegnerischen Anwälte kommen, dann muss ich halt einfach meine Sachen so gut geordnet haben, dass ich dem halt das nachweisen kann. Aber das ist natürlich dem Amt gegenüber weniger Aufwand, aber letztlich muss ich die Arbeit trotzdem machen. Klar, stimmt. Und die Hoffnung ist halt immer, wenn ich mit dem Amt zusammenarbeite, dass dann vielleicht auch irgendeiner sagt, hier, da hat mal einer von außerhalb reingeguckt, der nicht auf der Lohnliste von der Firma steht. Und der hat es eigentlich, bevor der Unfall jetzt vielleicht passiert ist, der hat es eigentlich auch für plausibel gehalten. Das heißt, das Amt guckt da nicht nur bei der Prüfung rein, sondern mit denen redet man durchaus auch mal schon während der Entwicklung bei entscheidenden Punkten. Also da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Was ich gelernt habe, ist, dass es sogenannte Entwicklungsbetriebe gibt. Man hat ja früher mal, also ich habe zumindest früher gedacht, so der Airbus, der entwickelt ein Flugzeug, da sollen dann mal 300 Leute drin sitzen und das Amt, das schaut sich dann ganz genau an, dass da ja auch diese Festigkeitsnachweise ordentlich geführt sind. Aber Pustekuchen, es gibt dann irgendwie halt den Entwicklungsbetriebs, wie heißt der, fällt mir jetzt gerade nicht ein, der Bürokratismus wird und die Verantwortung vor allem, die wird vom Amt in den Betrieb übergeschickt, in den Entwicklungsbetrieb rübergeschoben. Das nennt man sich dann Entwicklungsbetrieb. Und der Entwicklungsbetrieb muss dann halt, da müssen dann immer zwei Leute sich gegenseitig kontrollieren. Und der am Amt, der schaut dann nur noch nach, dass dann halt auf allen Dokumenten zwei Unterschriften drauf sind. Ah, das gibt's auch. Das ist zum Glück jetzt bei den Segelflugzeugherstellern, wo ich ein bisschen Kontakt zu habe, nicht so. Es war schon mal anders, aber das zu Zeiten vom LBA. Da hat das LBA sich aber trotzdem noch das Recht rausgenommen, da mal so ein bisschen genauer nachzuschauen bei den Sachen, die ihnen wichtig waren. Von den Segelflugzeugherstellern gibt es halt etliche, die jetzt nicht Entwicklungsbetrieb sind, sondern nach sogenannten alternativen Verfahren arbeiten. Und da hat man dann wirklich noch mit einem Menschen beim Amt zu tun, der dann da halt auch immer reinschaut. Und Also da ist der quasi derjenige, der die zweite Unterschrift macht, statt ein Mitarbeiter vom Hersteller. Und ich finde das halt einfach, das ist es für mich plausibel, weil der halt schon mal unabhängig davon ist. Mit dem kann man sich dann auch fetzen, ob jetzt ein Belastungsversuch notwendig ist oder nicht. Wenn ich selber das machen muss, mich jetzt mit meinem Kollegen streiten muss, ob der jetzt einen Belastungsversuch machen muss, den er eigentlich nicht machen will, dann irgendwie, weiß ich nicht, es kommt mir sehr komisch vor. Ja. Und derjenige beim Amt, der hat halt vielleicht auch schon mal mitgekriegt, wo irgendwie ein Ansatz, den einer gemacht hat, bei einer Firma ja. nicht funktioniert hat. Ja. Der wird mir das nicht sagen, aber der wird, wenn ich versuche, denselben Ansatz zu machen und vielleicht ohne Belastungsversuch durchzukommen, wird der wenigstens mich mit einem Belastungsversuch auf die Schnauze fallen lassen. Also und idealerweise vorher schon sagen, ich habe gehört, dass das mögliche Augenzwinkern. Ja, da denk noch mal drüber nach oder sowas. Ja. Also ja. Das, okay, cool. Ja. Berechnungen haben wir schon drüber geredet, CFD gelegentlich, wenn eine Stelle besonders kritisch ist. Ja, also bei CFD muss man ja ein bisschen unterscheiden. Also das Richtige, das, was ich so unter CFD verstehe, ist halt, man hat irgendwo so ein räumliches Netz ja. und da steckt man irgendeinen Körper rein und dann schaltet man sozusagen die Strömung ein ja. und das ist schon allein deswegen in der Segelfliegerei nicht sehr verbreitet gewesen, weil diese CFD-Codes zumindest so vor 10 Jahren vielleicht, die haben keinen Laminarturbulentenumschlag gekonnt. Okay. Das heißt, die konnten entweder laminar rechnen oder turbulent. Das ist dann ja relativ sinnlos. Da ist wahrscheinlich in der Zwischenzeit etliches passiert und da gibt es wahrscheinlich auch Ansätze mittlerweile. Aber für eine Firma ist es halt schon ein relativ großer Aufwand, das jetzt mal geschwind irgendwie was zu modellieren, weil wenn das Modell nicht ordentlich modelliert und vernetzt ist, dann kommt da natürlich da auch nur Quatsch raus. Ja. Aber halt für manche Detailprobleme wäre es schon interessant. Also es gibt ja auch frei verfügbare, das ist dann eigentlich das Nächste, die Lizenzen von den guten Programmen, die sind natürlich auch so in dem Bereich, dass man sich das als kleiner Hersteller für gelegentliche Geschichten nicht so richtig leistet. Man kann dann natürlich dann auch zu Dienstleistern gehen oder aber oft ist es einfach so, man steht jetzt gerade an einem Scheideweg und würde gerne wissen, wie es weitergehen soll. Keine Zeit und das groß. Also von daher ist dieses klassische CFD relativ wenig vorhanden. Es gibt aber halt Verfahren, die jetzt so Panel-Verfahren 2D wie das bekannte X-Foil oder eben. Also das ist dann aber Profilberechnung eigentlich eher und nicht dreidimensional. Genau, und es gibt aber auch Verfahren halt im Dreidimensionalen, um dann da halt nicht planare Flügelgrundrisse, wie zum Beispiel Winglets oder sowas, da untersuchen zu können. Die Verfahren werden halt eben dann schon verwendet, eben auch gerade so für die Rumpflügelübergänge. Nur da muss man halt auch ein bisschen eingefuchst sein. Und jetzt ist es halt so, dass dann Leute, die einfach da an der Uni noch sind und das jetzt vielleicht ein paar Mal schon gemacht haben für irgendwelche anderen Projekte, da normalerweise keine schlechteren Ergebnisse liefern, als man selber liefern würde, wenn man jetzt ausgedrückt. Ist das auch der Grund, warum die Hersteller dann die Profile in aller Regel auch nicht selber entwickeln, sondern vom Böhrmann oder von der Uni, ich glaube, der Schempert ist jetzt gerade mit der Uni Stuttgart zugange und die 29 und 32, weiß ich nicht, sind das Delft-Profile? Das sind Delft-Profile, okay. Ja, da steckt einfach so ein, ich kann jetzt nur halt von Delft reden, Luke Bormanns, der steckt da ganz anders drinnen, der hat mir mal gesagt, wenn der weiß bis zum Schluss gar nicht, wie das Profil eigentlich aussieht, an dem er gerade arbeitet, weil der nur mit Druckverteilungen arbeitet und der weiß aus seiner Erfahrung im Windkanal, naja gut, da gibt's halt den Effekt, da kommt mal irgendwie wenn ich den Anstellwinkel ändere, dann kommt auf der Oberseite der Umschlag und die Ablösung dann so weit mit der und der Geschwindigkeit nach vorne, das könnte ich eigentlich ausnutzen, um das mit diesem und jenem zu kompensieren und ich würde es gerne können und ich werde mich bemühen, dass ich das dann auch irgendwann mal demnächst dann da weiß, aber Hinweis. Im Augenblick muss ich da echt sagen, Schuster bleibt bei deinen Rappen. Ja. Und was wird sonst berechnet? Macht ihr finite Elemente für die zum Beispiel Berechnung von irgendwelchen Crash-Sicherheiten oder ganz Belastungsgeschichten? Bei Schleicher ist jetzt ein junger Kollege, der tut da ganz selbstverständlich dann da aus seinen CAD-Modellen dann da mal irgendwie so ein, was halt da bei den CAD-Programmen dabei ist, da so eine kleine FEM-Rechnung machen. Es wird wahrscheinlich zunehmen, weil es halt schon gerade so bei komplizierten Beschlägen ist es schon hilfreich, wenn man dann da mal weiß, wo bewegt man sich denn. Bisher war es halt auch einfach so ein bisschen die Kunst des Ingenieurs, ohne auszukommen. Und da da habe ich den Gerhard schon immer, also den Gerhard Weibel, ja, klar, da bewundert. Ich glaube, da ging es um was anderes, da ging es um Lenkstabilität, aber da hatte ich ihn, da kam ich nicht weiter und habe ihn da gefragt, ja, wie mache ich denn das? Es ist doch so ein Mist, oder ich hatte gar nicht die Hoffnung, dass mir der Gerhard da überhaupt weiterverhelfen konnte, weil ich da so auf Granit biss. Und der Gerhard hat den kleinsten Schmierzettel, den er hat finden können, genommen, da war eine kurze Skizze drauf gemacht und drei Kräfte eingezeichnet und dann halt drunter eine Formel geschrieben, fertig. Und das finde ich halt, das nötigt mir Respekt ab. Und ja, dass man halt da quasi auch ohne den da jetzt mit aller Rechengewalt auf irgendwas drauf zu schießen, auch die Dinge so konstruiert, dass sie eben von Hand rechenbar sind. Wobei man natürlich auch sagen könnte, nachdem du ja vorhin gesagt hast, dass die Flugzeuge eigentlich schon relativ ausgereizt sind an vielen Stellen und man eben jetzt auf Details eingehen muss, dass man dann vielleicht auch sagen könnte, na gut, dann sollten wir eben auch tatsächlich die Dinge alle rechnen, um da dann nicht wieder aufgrund der Daumenwerte Sachen zu verschenken. Ja, das ist die andere Seite. Das ist die andere Seite. Es kommt halt auch darauf an, bei manchen Sachen, wenn es dann zum Beispiel geht, dass man dem Amt jetzt irgendetwas ohne einen Belastungsversuch nachweisen will. Man muss rechnen. Da muss ich rechnen und dann, wenn ich dem Amt hier beim Gegenüber dann da so einen bunten Ausdruck von FEM da zeige, ja, wunderbar, alles in Ordnung. Ja. Dann sagt er hier, ja, jetzt mach mir das mal plausibel. Und dann fange ich an, von Hand zu rechnen. Und dann, ehrlich? Dann, okay, ich hätte jetzt gedacht, andersrum. Ich habe gedacht, wenn du dem den Gerhardschen Schmierzettel zeigst, sagt er, hey, zeig mir mal das FEM. Nee. Also die Leute im Amt, wenn die selber irgend so eine FEM-Rechnung kriegen würden, die würden selber dann auch anfangen, sich irgendwie mit einer Handrechnung das plausibel zu machen, weil das, es geht ja darum, in so einer FEM-Rechnung, da können so viele Fehler drinnen stecken und das ist halt nur ein Ergebnis. Ja, klar. Und du hast halt nicht den ganzen Weg, mit dem du da hinkommst. Ja, ja. Aber was ich gerade gesagt habe, es kommt halt eben auch dazu, dass man eben auch so konstruieren muss, dass man es von Hand ausrechnen kann. Ja. Also die Rechnung wäre dann quasi mehr eine Optimierungsmöglichkeit, um das Letzte rauszuholen. Man muss es aber trotzdem von Hand zumindest in der Größenordnung plausibilisieren können. Ja, genau. Ja. Ja, okay. Also Beispiel, da gab es den bei so einem Beschlagsteil, das würde man jetzt als integralen Beschlag bezeichnen, wo halt dann verschiedene Streben in ein so ein winkliges Etwas hinein gehen, das sind halt viele Steifigkeitssprünge, da kann man es einfach nicht rechnen. Ja. Da ist man natürlich schon dankbar, wenn man so ein bisschen eine Hausnummer hat von so einem FEM und dann macht man danach nochmal einen Belastungsversuch und dann klappt der Belastungsversuch auf Anhieb. Ja. Anderes Beispiel, es gibt diese Nasenbolzen bei den Trennstellen. Da schaut ja aus wenn man so eine Stelle hat, wo ein Flügel getrennt werden kann, dann schaut aus der einen Hälfte immer so ein Stummel raus. Ein Holmstummel. Und wenn das jetzt nicht das Teil ist, das im Rumpf drinnen ist, sondern eben außen irgendwo am Flügel, dann ist halt dann an dem Stummel dann in der Regel da so ein kleiner Bolzen dran, der dann da vorne aus dem Stummel in Spannweitenrichtung rausschaut. Und den möchte man jetzt da irgendwie drin befestigen, aber es ist auch eine dumme Ecke, weil man halt, ja, der Bolzen, der kriegt halt da so ein Drehmoment, weil der exzentrisch außen eine Querkraft kriegt. Und wie fängt man jetzt dieses Drehmoment ab? Und da kann man jetzt in den Stummel irgendwie einen Kasten reinkleben, an dem dann dieser Bolzen herausschaut. Aber das ist halt auch irgendwie diese Verklebung da ein bisschen schwierig, zumindest wenn man halt keine Erfahrung damit hat. Ja. Und ich sage das deswegen, weil eine andere Firma, die das halt mit dem Kästchen macht, die wird natürlich sagen, es ist überhaupt kein Problem. So, jetzt halt der Gerhard, der hat da einen U-Beschlag gemacht, von außen auf diesen Stummel drauf, da steckt dieser Nasenbolzen drinnen an diesem U-Beschlag und dann zwei Querbolzen. So. Und um das Drehmoment quasi. Genau, ja. Und das kann ich halt, das sind alles Verbindungen, die kann ich 1a berechnen. Ja. Da ist kein Hexenwerk da drinnen. Ja. Und das Nette ist halt, wenn ich das von Hand rechne, dann kriege ich auch ein Gefühl dafür, wie denn da so die Zusammenhänge sind, wenn ich dann sehe, ach, eigentlich ist dieser kleine Abstand, der zwischen dem einen Bauteil und dem anderen Bauteil, den ich vorher eigentlich nur, den lege ich halt irgendwie fest, aber dieser kleine Abstand, wenn ich den Prozente größer mache und das sind dann halt, weil der schon klein ist, nur ein paar Millimeter, dann schlägt sich das sofort auf die Lasten woanders nieder. Und sowas, das, dafür kriege ich kein Gefühl, wenn ich FEM mache. Ja. Und das kriege ich halt dann nur, wenn ich es von Hand rechne. Und deswegen bin ich eigentlich nicht unglücklich gewesen, dass ich da quasi die meisten Sachen von Hand gerechnet habe. Von Hand rechnen heißt aber tatsächlich nicht unbedingt Blatt und Papier, sondern ihr verwendet, also Taschenrechnen ist eine blöde Aussage, aber sowas wie irgendwelche Computeralgebra-Systeme, um so Sachen dann mal durchzurechnen, nehmt ihr dann schon? Also ich habe mich eigentlich immer mit Blatt, Papier, Taschenrechner und Excel ganz gut. Also ich meine, Excel hat natürlich, oder ich will jetzt keine Werbung machen. Ja, sag mal, Excel oder Äquivalente. Ja, Tabellenkalkulationsprogramme hat seine Nachteile, weil natürlich bekanntermaßen das alles kann schnell unübersichtlich werden und so weiter. Aber ist es einfach, mir war nie was anderes über den Weg gelaufen, was es da so noch gibt. Und ich weiß nicht, MatCat denkst du wahrscheinlich. Ja, oder Maple oder Mathematica oder ja, sowas, genau. Na, die üblichen Kandidaten. Und irgendwie sind ja auch die Rechnungen jetzt nicht so komplex, dass man da als irgendwelche Löser bräuchte oder sowas. Ja, klar, stimmt. Das ist mehr numerisch und weniger symbolisch natürlich. Die Formeln sind symbolisch klar und dann muss ich sie halt durchiterieren und das kann Excel auch, das ist schon klar, ja. Ja. Sonst noch irgendwelche Berechnungen, die gemacht werden? Wir haben jetzt über FEM und CFD gerechnet und Excel haben wir geredet, für im Prinzip mechanische Hebel, Drehmomente und sonst was. Sonst noch irgendwas, was dir da noch einfällt? Naja gut, die Lastannahmenrechnung ist natürlich, das ist jetzt zum Beispiel ein Ding, das habe ich jetzt auch nicht mehr von Hand gemacht, sondern da hatte ich halt mir ein Programm geschrieben in Visual Basic für dieses benannte Tabellenkalkulationsprogramm. Das hat dann meine 2500 Lastfälle aufgestellt und durchgenudelt. Ja. Da kriegt man dann halt Querkraft- und Biegemomentenverteilung für Flügelrumpf, Leitwerke raus, Torsionsmomenten für die Klappen. Und da rechnet man dann halt einfach die Bauteile aus. Also es ist eigentlich ein guter Teil der Arbeit. Also der Nachweis besteht nicht nur darin, hier jetzt irgendwie zu den einzelnen Paragraphen der Bauvorschrift eine Antwort zu haben, sondern eben auch aus diesem Festigkeitsnachweis, wo man dann eben die Bauteile selber dimensionieren muss und die Sicherheiten nachweisen muss und die ich meine, was man jetzt noch ansprechen kann, weil ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt typisch ist, aber es war mir halt immer ein Vergnügen, war mit den Steuerungskinematiken. Mischer und so weiter. Da ging es halt darum, mir hatte mal jemand gesteckt, der hier viel mit der 27 geflogen ist. Ach je, da, die könnte doch noch ein bisschen wendiger sein in positiven Klappenstellungen. Stimmt. Hat ja auch mal eine. Ja, und da war halt, das Problem ist, ich meine, die Lösung ist einfach, man braucht mehr Querruderausschläge. Ja. So. Aber das Problem ist eben, normalerweise hast du bei so einem Wölbklappenflieger, bei dem sich halt die Wölbklappenfunktion mit einer Querruderfunktion überlagern, hast halt einen gegebenen Querruderausschlag, der um den Nullpunkt herum geht und dieser Nullpunkt wird halt dann durch die Wölbklappenstellung verändert. Ja. Genau. Und da ändert sich jetzt nicht sehr viel am Querruderausschlag. Und wenn du jetzt eine sehr negative Wölbklappenstellung hast, dann schlägt dann halt irgendwann mal die Nase vom Querruder an der Flügelschale an, wenn der Querruderausschlag sehr groß wird. Weil es dann halt einfach nicht mehr, also das limitiert dir die Größe des Querruderausschlages. Ja. Und also du sagst, das Limit kommt vom negativen Ausschlag, aber nerven tut es sich dann positiven, natürlich beim positiven Ausschlag. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und da hatte ich halt dann schon bei der 29 dann angefangen, mir halt was zusammen zu basteln, so Hilfsmittel mit der Tabellenkalkulation, dass ich mir halt dann da mal so eine Steuerung modelliert habe, dass ich also auch so ein bisschen diese nicht linearen Effekte von den Hebeln, die bewegen sich ja alle auf Kreisbahnen und sowas, da mal mitnehmen kann. Und wie kann ich jetzt dann die Drehpunkte von den Hebeln so verschieben, dass ich dann da vielleicht einen Effekt hinkriege, dass eben im positiven Klappenstellung der Querruderausschlag noch größer wird und der Querruderausschlag in negativen Klappenstellungen dann kleiner wird. Also, weil ich damals jetzt nicht irgendwie das ganze Fass aufmachen wollte, die ganze Steuerung komplett neu zu machen. Ja. Und das dann noch ein bisschen weiter zu treiben, das war dann halt bei der 32 mein Ehrgeiz. Und ich musste mir halt dann mit dem behelfen, was ich hatte. Und das ging halt dann auf eine ähnliche Art und Weise mit dem Tabellenkalkulationsprogramm und diesem ganzen etwas analytischer Geometrie. Ja. Welche Rolle spielen denn Modelle, also richtige physikalische Flugmodelle bei der Entwicklung? Gar keine. Okay, kurze Antwort. Nee, ich glaube, das kostet einfach zu viel Zeit. Und es ist schwierig, das dann wieder abzuleiten aufs Große. Ja, Stichwort Drehzahl und andere Ähnlichkeitsgeschichten. Und also bei den Nurflügelmodellen von den Braunschweigern und jetzt Akaflieg Braunschweig und Akaflieg Karlsruhe machen sie das mit großem Erfolg wahrscheinlich. Ja. Das sind aber auch sehr große Modelle. Ich meine, das sind ja wirklich 1:2, 1:3 oder sowas. Ne? Ja. Also es gibt einfach nicht so richtig Fragestellungen, die so dringend wären, dass das den Aufwand rechtfertigen würde. Mhm. Und die man halt mit dem so einem Modell gut beantworten könnte. Ja, klar, weil ich meine, man weiß das ja selber, wenn man im Segelflugzeugmodell beim Fliegen zuguckt oder auch zum Beispiel ein Modell von so einem, da gibt es immer diese schönen Scale-Modelle, irgendwie ein 5 Meter großer 400er Jumbo. Und wenn man den in Zukunft, die verhalten sich einfach nicht gleich. Die sind viel zappeliger. Ja? Und das heißt, irgendwas über Flugeigenschaften wirst du da garantiert nicht ableiten können. Die Massen sind anders, die ganzen Trägheiten sind anders. Und du müsstest halt auch darauf hingehend bauen und das ist halt sehr viel Aufwand. Genau, ja. Okay. Über Prototypen und deren Nicht-Vorhandensein haben wir schon geredet, sodass man im Prinzip aufs erste Mal den Flieger passend auslegen muss, abgesehen von irgendwelchen Hebeln, wurde vorhin gesagt, der Steuerung. Ja, also ich meine, man hat schon eine gewisse Lernkurve während der Flugerprobung und da wird schon nochmal irgendwo was geändert, aber es ist nicht so, dass man sich da rausnehmen kann, da viele Sachen mal einfach so ins Blaue hinein so zu machen, dass es nicht bereits auch potenziell serientauglich wäre. War das schon immer so oder war das früher anders? Ich kann mir vorstellen, als man mit Holz noch gearbeitet hat, wo man keine Formen brauchte, war es möglicherweise einfacher, auch nochmal einen wirklichen Prototyp zu bauen. Wenn man jetzt zu den Zeiten, wo halt die Leute wirklich bei den Firmen angestellt gewesen sind oder freischaffend für die Firmen gearbeitet haben, da ist schon irgendwie klar gewesen, hier, wir möchten dieses und jenes Flugzeug haben, das soll so und so aussehen und daraufhin hat man schon hinkonstruiert. Also da gibt's auch, glaube ich, nicht so viele Sachen, die man mit einem Prototypen jetzt beantworten könnte. Was mir dazu einfällt, ist, man hat schon manchmal so ein paar Fragen, dass man die man gerne mal ausprobieren würde, wie halt jetzt zum Beispiel diese schräg gestellten Bremsklappen. Da muss man halt dann schon ein bisschen quasi das Risiko eingehen und sagen, hier, wenn ich entweder kann ich wieder zu einer Lösung zurückfinden, die halt dann konventionell ist, oder ich muss halt mich so vorsichtig von Typ zu Typ vorwärts tasten, dass ich quasi immer von der sicheren Seite kommend irgendwann mal das Optimum erreicht habe. Das ist dann halt, deswegen ist es, einen neuen Typen zu machen, ist schon immer auch eine besondere Herausforderung. Ja. Also da herzugehen und zu sagen, ach, jetzt machen wir einfach das, was wir vorher gemacht haben, in einer anderen Spannweite oder so, das wäre für mich irgendwie eine Verschwendung gewesen, weil das ist halt wirklich, man macht Belastungsversuche, man hat dann die Flugerprobung und man möchte schon irgendwie die dann ja auch ein bisschen weiterkommen. Und es gibt eben keine Forschungsflugzeuge, so wie jetzt zum Beispiel die Autohersteller, die dann zur IAA irgendwie mal so Konzeptstudien dahinstellen und sowas. Ja, gut, die AK-Fliegs machen solche Sachen in gewisser Weise. In gewisser Weise, ja. Oder haben zumindest früher gemacht. Ja. Man wird aber nie zu einer AK-Flieg hingehen und sagen, hey, ich habe jetzt die brennende Idee, die mir vielleicht das Alleinstellungsmerkmal für mein Flugzeug wäre und jetzt baut ihr das mal. Klar, stimmt, klar. Ja. Es läuft eher andersrum, dass man dann halt Ideen von den AK-Flieg, Stichwort der eingeschnürte Rumpf bei der 25, ne? Genau. Wie du ja vorhin selber gesagt hast. Ein schönes Beispiel dafür. Ja. Und im Zweifelsfall kauft man dann auch gleich die AK-Flieger ein. Naja, also eingekauft, das möchte man jetzt nicht so. Okay. Aber so läuft es ja schon ein bisschen, dass die Leute, die dann bei der AK-Flieg solche Sachen vielleicht auch mit initiiert haben, durchaus dann nachher bei den Herstellern mitlanden. Also du bist ja nicht der Einzige. Ja, klar. Ja. Also bei der AK-Flieg gewesen zu sein, ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, aber es ist jetzt, keine Einstellungsvoraussetzung. Ja, sagen wir es mal so, die Leute, die jetzt sich irgendwie in so ein Projekt hinein gebissen haben in der AK-Flieg, ist nicht unbedingt gesagt, dass die dann danach unbedingt auch zum Segelflugzeughersteller wollen. Die haben dann vielleicht auch manchmal einfach die Schnauze voll. Oder es ist halt, die sind halt zur falschen Zeit. Ja. Oder es sind ja relativ wenig Konstrukteure bei den Herstellern, so 2, 3, 4 sowas mit dem Schleicher. Sowas. Ja, gut, die im Schnitt beim Schleicher halt 2 Ingenieure. Ja. Und ja, das ist beim Schleicher schon eine sehr komfortable Situation, weil man wirklich quasi die Ingenieure da, die sind wirklich zur Konstruktion da. Es gibt halt andere Hersteller, da ist es halt auch die Grenze mehr verschwommen, da ist es halt auch gleichzeitig Prüfaufgaben zu erfüllen und so weiter. Und das ist sehr komfortabel, weil wir halt da ein eigenes Prüfbüro hatten. Haben. Okay. Zwei Punkte noch zum Thema Konstruktion und dann gehen wir weiter Richtung Materialien und Bauweisen. Zum einen, wir hatten ja vorhin drüber geredet, dass die Profile in Anführungszeichen zugekauft werden, also sprich von spezialisierten Läden entwickelt werden, Delft oder Uni Stuttgart. Gibt es dann überhaupt ein Zusammenspiel bei der Auslegung von Flugzeugen, dass du im Bohrmann sagst, ne, so und so und so und so, oder nimmst du einfach das gerade aktuell bestmögliche Webklappenprofil aus Delft? Kommt auch wieder auf die Situation drauf an. Also Beispiel ASH 31, die aus der ASH 26 entstanden ist. Die ASH 26 hatte nur ein durchgehendes Profil. Für die ASW 27 wurde damals noch ein Außenflügelprofil entwickelt. Dann ist es natürlich klar, wenn man jetzt den Innenflügel von der 26 beibehält und da einen neuen Außenflügel dran macht, dann kommt da auch das dazu passende Außenflügelprofil dran. Jetzt bei der 32 war es so, da muss ja auch ein komplett neuer Flügel dafür gemacht werden, da konnte man nichts übernehmen. Und dann juckt es einen natürlich schon mal in den Fingern, so jetzt hier, wenn ich mir nicht jetzt Gedanken darüber mache, über das Profil, dann ist die offene Tür, jetzt gibt es ein Fenster, wo ich noch irgendwie da was holen kann, und wenn ich jetzt das verstreichen lasse, dann ist vorbei. Und da schaut man, da tut man natürlich mal schon so seine Beziehungen mal so ein bisschen spielen lassen. Und wenn ich zu jemandem hingehe und sage, ich brauche ein neues Profil, dann muss ich schon auch eine Vorstellung haben, was ich denn gerne erreichen würde. Also da ging es mir zum Beispiel schon auch drum, ich hatte mir da einen Zusammenhang überlegt, mit wie viel Profilwiderstand kann ich das bezahlen, wenn ich mehr CA Max kriege und trotzdem noch besser zu sein. Was ist so die Grenzkurve? Ja. Und damit hatte ich halt dann da mit Johannes Dillinger da so ein bisschen gespielt, ob man denn da irgendwie was finden könnte, was machen könnte. Und dann kam aber parallel quasi, hatte der Luke Bormanns für den Martin eben dieses Profil für die 30 entwickelt. Und das hatte halt eigentlich so gut in dieses Anforderungsprofil reingepasst, dass ich halt gesagt habe, ja gut, okay, jetzt das Profil vom Luke ist ein bisschen mit in Hinsicht auf was anderes entwickelt worden, aber es passt so rein in das, was ich eigentlich selber haben wollte, eben dieses etwas höhere CA Max, dass das dann halt, naja gut, dann war's das. Ja. Das heißt, es stimmt nicht, dass die 30 und die 32 den Außenflügel von der 29 haben. Habe ich mal irgendwo gehört. Das war mal geplant. Das war so als der Martin mit der 30 angefangen hatte, hatte der sich halt so ein paar Konzepte überlegt, wie es weitergehen könnte. Und das war mal der ursprüngliche Gedanke, dass man quasi den großen Bereich nur einmal fräsen muss. Ja. Aber dann kam halt der Luke mit diesem neuen Profil an, und man hatte dann auch gesehen, dass diese Stückeleien, dass es doch recht aufwendig ist bei der 29 Formenbau, dass man dann eigentlich dann gesagt hat, okay, jetzt lassen wir mal jetzt das neue Profil, das ist wieder doch ein Schritt voran, jetzt wird das neue Profil genommen. Okay. Gut, lass uns mal ein bisschen über Materialien reden. Mein Gefühl ist ja, dass Materialien und deren Festigkeit und so weiter ein ganz wesentlicher Bestandteil für den Fortschritt bei der Segelflugzeugentwicklung sind, und dass das vielleicht auch so ein bisschen von der segelfliegenden Allgemeinheit unterbewertet wird. Generell, aus welchen Materialien baut man heute welche Teile? Holm ist, glaube ich, überall inzwischen Kohle. Also gut, der Holm besteht aus verschiedenen Teilen. Das sind die Gurte, die also auf der also man die muss T-Stücke, sich das, wenn man so die will. T-Stücke, man kann sich das ja vorstellen wie so ein Doppel-T, römisches ja. I ja. oder Doppel-T. Ja. Das ist oben und unten sind die Bestandteile, die eben den Druck und die Zugkräfte übernehmen. Das sind Kohlefasern, die sind da unidirektional da reingelegt, möglichst ohne irgendwelche großen Wellen. Mhm. Und zwischendrin muss es eben den Steg, den vertikale Teil von dem I oder Doppel-T, der muss dafür sorgen, dass diese Gurte nicht, dass die zusammenbleiben und ihre Querschnittsform halten. Dieser Steg, der trägt sozusagen den Auftrieb von dem Flügel in Richtung Rumpf. Ja. Und bei dem Steg, da gibt's verschiedene Ansätze. Also die einen bauen den aus Kohle, die anderen bauen den aus Glas. Ist das dann auch diese Flügeldurchbiegungseffekt? Also weiß man ja beim Champert, die Dinger sind bockelfest. Ja. Beim Schleicher sind sie mehr so ein bisschen, ich weiß nicht, gummiartig, aber etwas weicher. Hat das damit zu tun? Nee, das hat mit der Bauhöhe vom Gurt zu tun, okay. Also vom Holm zu tun. Mhm. Wenn früher war es ja so, dass die Schale, also der Sandwich von der Schale, der Schaum, der ging da beim Schleicher von der Nase bis zur Endkante durch und dazwischen saß irgendwo der Holm und das sorgt halt dafür, dass der Holm nicht ganz so hoch sein kann und bei gleicher Festigkeit gibt es eine höhere Weichheit. Mhm. Das hat jetzt aber nichts mit dem Steg zu tun. Okay. Und der Steg, der wird halt an den da, wo er an die Gurte anschließt, wird er halt genauso gestaucht wie eben die Gurte gestaucht werden oder gedehnt werden. Und deswegen kriegt er da eben eine Verformung aufgeprägt, die gar nichts mehr selber mit der Dimension von dem Steg zu tun hat. Und die ist halt bei dem weichen Werkstoff Glas führt es halt zu geringeren Lasten als beim steifen Werkstoff Kohle. Ah, ja. Das wäre jetzt ein Punkt, wo man halt sagen kann, na gut, da muss man mal abschätzen, wie viel kann man denn wirklich leichter bauen, wenn man jetzt Kohle verwendet, weil die Kohle natürlich einfach zum größeren Teil einfach nur schon aus dieser Mitdehnung beansprucht wird. Mhm. Und dann gibt's halt noch die anderen Bestandteile, das ist eben dieser Querkraft aus der Auftrieb und der sogenannten Abtriebskraft, mit der wenn der Flügel sich durchbiegt, dann wollen halt die Gurte wollen zusammen, wenn der Obergurt nach unten geht und der Untergurt nach oben geht, dann und die ihre Bauhöhe reduzieren, dann weichen die Gurte halt der aufgeprägten Belastung aus und das muss halt der Steg auch verhindern. Mhm. Und aber also wie gesagt, Steg entweder Kohle oder Glas, je nach Hersteller oder Konstrukteur oder was auch immer. Mhm. Und die Schale ist schon in der Regel aus Kohle. Also es gibt halt eben noch ein Flugzeug in der Produktion, das komplett aus Glas gebaut wird. Das die 21, ist die ASK 21, ja. Genau. Es ist auch interessanterweise so, dass man hat damals für die 21 die gleichen Fasern genommen wie Euro oder damals halt MBB oder Belco für die Rotorblätter, weil die halt mit einem relativ kleinen Querschnitt haben und eine gute Anbindung ans Harz. Aber irgendwie gehen da die Preise auch gerade in die Höhe. Also es ist preislich fast eigentlich kein Unterschied mehr, ob man jetzt die Kohle verwendet oder Glas für die Rohwings. Ja, okay. Die Flügelhaut haben wir schon gesagt, Kohle oder Flügelschale. Cockpit, Kevlar zumindest teilweise. Ne? Ist auch Auslegungsphilosophie so ein bisschen. Also was der letzte Schrei sozusagen war so ein Gemisch aus sogenannten Dyneema-Fasern und Kohlefasern in so einem Mischgewebe, also so einem Tigergewebe oder wie man es auch immer nennen mag, wo halt die Fasern und die Kohlefasern und die Dyneema-Fasern miteinander verwoben sind. Mhm. Das hat den Vorteil, die Dyneema-Fasern, die sind eben ähnlich wie die Kevlar-Fasern, sehr zäh. Und die hindern quasi, dass die Kohle an einer Stelle einfach knickt und damit die ganze Struktur versagt. Mhm. Und wenn so ein Mischgewebe, so ein Laminat aus einem Mischgewebe einer starken Belastung und ausgesetzt wird, wie zum Beispiel wenn halt so ein Rumpf auf was Festes stößt, dann wird die Festigkeit der Kohlefaser noch sehr weit ausgenutzt, weil sie halt sich nicht lokal schon mal umknicken kann und wenn es ja dann doch irgendwann anfängt umzuknicken, dann geht da so eine Brechfront durch dieses Laminat durch und nicht einfach irgendwo ein großer Knick und dann ist ab. Und das nimmt halt sehr viel Energie auf. Das heißt im Prinzip, die Dyneema-Faser stützt quasi die Kohlefaser, dass die ihre Festigkeit, die sie besitzt, nicht wegen einem blöden Knick verliert. Genau. Mhm. Aber wie gesagt, also es gibt auch immer noch die Bauweise mit Aramid. Aramid kann man halt ein bisschen noch mit in die Festigkeit mit reinrechnen. Das Dyneema hat quasi kein Werkstoffkennwert sozusagen. Und damit wird es quasi natürlich schwerer, weil man unnötiges Material verbaut. Ja, genau. Was halt auch gerne gemacht wird, ist eben dann das Aramid als Kernlage und außenrum Kevlarlagen als Decklagen sozusagen. Mhm. Das gibt dann so eine kleine Art Sandwich. Das gibt eben auch eine sehr, sehr effiziente Konstruktion, das wie gesteifelt. Aramid ist was? Kohleglas oder was ganz anderes? Ich habe den Namen schon oft gehört, aber ich kann es gar nicht so richtig einordnen. Aramid es läuft unter Synthetikfasern. Aramid und Kevlar, das sind ja alles so Markenbezeichnungen. Glasfasern sind wirklich so wie Fensterglas, nur halt in die Länge gezogen und dadurch durch diesen Prozess des Streckens gewinnen die ihre Festigkeitseigenschaften. Kohle, das sind eben so gefaltete Graphitebenen, die auch durch das Ziehen gestreckt sind und was man als Kevlar oder Aramid, das ist ein Makromolekül, das jetzt keine besondere Ausrichtung hat. Okay. Das, und der Rest vom Rumpf ist auch Kohle, oder? Oder Glas? Ja, die Rumpfröhre ist halt ein bisschen kritisch auf Beulen. Wenn man den Rumpf jetzt nur aus reiner Kohle baut, dann wird er halt schon auch recht schwer. Das heißt, man baut dann da irgendwelche Zwischenlagen rein, die einfach ein bisschen Wandstärke geben. Mhm. Aber das hängt dann eben auch davon ab, wo man sich gerade befindet, weil das Beulen auch abhängig ist vom Krümmungsradius der Struktur. Mhm. Das heißt, ganz hinten, da hat man einen kleinen Durchmesser und da ist es eher eine Festigkeitsfrage. Mhm. Und weiter vorne, also hinterm so im Bereich des Motorkastens, das ist eher eine Beulfrage, da muss man dann wahrscheinlich noch ein bisschen irgendwelches Stützstoff da noch mit einbauen. Okay. Und die Ruder selber, die sind Glas? Die Rudertiefen sind mit der letzten Generation von Profilen sind ja schon relativ klein geworden, also so 14-15%. Und von den Flügel jetzt, nicht am Seitenruder, aber. Ja, genau. Ja. Und dadurch haben die halt eine relativ hohe Streckung, also einen kleinen Querschnitt und eine große Länge. Und um da halt, damit der Ausschlag, der dann an Antrieb reingegeben wird, auch am Ende von der Klappe ankommt, muss man schon schauen, dass die halt steif ist. So ein Flatterthema. Und deswegen gibt es auch verschiedene, kann man auch jetzt nicht so generell sagen. Ob man jetzt dann da ein sehr dünnes Laminat aufbaut mit dünnen Kohledeckschichtlagen oder ob man das massiv aus Kohle baut oder eben wieder aus Kevlar und dann über das Gewicht da die geringe Rücklastigkeit dann das Flatterproblem zu lösen. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Okay. Wie funktioniert denn dann die Auslegung von dem Laminataufbau? Ich meine, da muss man vielleicht dazu sagen, dass gerade bei Kohle, ich weiß nicht, ob es bei Glas genauso ist, für die Festigkeit bezüglich verschiedener Belastungen die Richtung der Fasern eine wesentliche Rolle spielt, sodass dann eben möglicherweise auch mehrschichtig die Kohle aufgebracht wird und jede Schicht in einer anderen Richtung ihre Faser hat. Wie berechnet man sowas? Wie legt man sowas aus? Ja, also hier ist es auch wieder so, da ist es halt, es wird so konstruiert, dass man es mit der Handrechnungen beherrschen kann. Ich sage jetzt mal im Prinzip, bei der 32, da geht es ein bisschen weiter, aber im Prinzip ist es so, dass man eigentlich hauptsächlich in der Schale 45 Grad, plus minus 45 Grad Richtung einbaut, um halt die Torsionsverformungen und Torsionslasten aufzunehmen. Dann kommt da vielleicht nochmal eine 0 Grad oder eine 0,90 Grad Decklage drauf, eine dünne, die dann aus einem ganz feinen Gewebe, die dann dafür sorgt, dass die Oberfläche nicht das Gewebe von dem gröberen drunterliegenden Gewebe abzeichnet. Ja. Das auszulegen ist ein bisschen schwierig, weil im Prinzip die Flügel auf Torsion überdimensioniert sind. Zum einen will man ja aus Leistungsgründen nicht, dass sich der Flügel viel verformt. Also das heißt, in sich quasi. In sich verdreht. Genau, ja, dass halt der Außenflügel oder der Randbogen möglichst den gleichen Anstellwinkel noch hat wie der Innenflügel. Ja. Das war ja ein wesentlicher Punkt bei der Concordia. Das hat Dick damals, als ich ihn interviewt hatte, eben deshalb erzählt, dass das der Hauptbeitrag vom Johannes war, dass genau das entsprechend steif gemacht wurde. Und von daher, wenn man jetzt das auf Festigkeit auslegen würde, dann hätte man zwar das gewährleistet, dass der Flügel nicht abbricht, aber man hätte halt einen Flügel, der sich verwindet und dann die Auftriebsverteilung ganz anders wird, als man das eigentlich möchte. Und von daher ist es eh so, dass man das jetzt nicht auf Festigkeit auslegt, sondern auf Steifigkeit. Und da ist es jetzt so, da gibt es natürlich jetzt so keine scharfe Grenze. Wie viel Steifigkeit möchte ich denn haben? Dann kommt dann eben auch noch als zweites rein, die Steifigkeit braucht man natürlich auch, damit das Flatterproblem in Grenzen gehalten wird. Das heißt, also jetzt zum Beispiel Biegetorsionsflattern, wo dann die Biegung, das Auf- und Abgehen vom Randbogen koppelt mit der Drehung vom Randbogen. Mhm. Das Auf- und Abgehen, das sorgt halt durch die Trägheit und vielleicht die Rücklastigkeit von dem Flügel dazu, das bringt so ein zusätzliches Torsionsmoment auf den Flügel und dann wird die Schwingung von die Torsionsschwingung angeregt. Mhm. Und jetzt müsste man natürlich, dass dann die Eigenfrequenzen oder die Eigenbiegungsfrequenzen von der Flügelbiegung möglichst nicht da liegen, wo die von der Flügeltorsion sind. Ja. Und dass sich das nicht gegenseitig anschubst. Genau. Und das wird natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil diese Frequenzen, wenn man das Flugzeug fliegt, nicht die gleichen sind, wie wenn das Flugzeug am Boden steht. Und weil sie gedämpft werden durch die Strömung oder angeregt. Angeregt. Ja. Und da kommen ja dann noch die Luftkräfte da dazu. Ja. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass man da wieder ein bisschen, also ich habe es halt so gehalten, man kann sich jetzt da lange damit aufhalten, da irgendwelche Abschätzungen zu machen in Sachen, wie man da mit den Flatterfrequenzen zurechtkommt. Aber wenn ich eine neue Flügelsteuerung zum Beispiel mache, dann weiß ich von der Flügelsteuerung, von den Eigenfrequenzen der Flügelsteuerung schon mal rein gar nichts. Mhm. Und da kann ich das eh nicht das daraufhin anpassen. Das heißt, ich habe mich immer so ein bisschen an der Torsionsverformung im Flug orientiert, dass die nicht zu groß wird und an dem, was man vernünftig an Material einsetzen möchte. Mhm. Wenn man viel Material reinklatscht, dann dauert es lang zu bauen. Das heißt, die Kosten in der Werkstatt sind hoch und es kostet natürlich viel Material und man möchte dann natürlich schon. Beides macht es teuer. Man möchte natürlich da schon irgendwie vernünftig bleiben. Und deswegen ist das der Laminatentwurf für die Flügelschale so ein bisschen eine Geschmacksfrage, wo man da rauskommt. Die Flügelschale trägt auch ein bisschen mit bei der Flügelbiegung, aber sie trägt nicht so viel mit, dass es sich lohnen würde, da die Flügelschale dicker zu machen. Also das, was man an der Flügelschale dann reinwammst, das kann man nicht beim Holm raussparen. Mhm. Okay. Und das ist das, was man man macht halt am Anfang mal so seine Lastannahmenrechnung und bevor man dann hier mit dem Holm oder sowas weitermacht, muss man diese Flügelschalenentwurf, den muss man einfach mal festzimmern. Es muss nicht sein, dass der dann bis zum Ende so genauso bleibt, aber man braucht ihn, weil der halt dann auch wieder in die Lastannahmenrechnung eingeht. Denn die Lastannahmenrechnung, die berücksichtigt eben die Verformung des Flügels. Wenn der Flügel außen aufdreht, dann hat er außen halt den größeren Anstellwinkel und dann hat er außen mehr Auftrieb und dann verschiebt sich halt der Auftrieb nach außen und es gibt an der Wurzel ein größeres Biegemoment und das muss ich halt berücksichtigen. Ja. Und deswegen ist es halt was man relativ frühzeitig braucht und wo man dann einfach sagt, hier, das dieses und jenes ist ein guter Ansatz, das gibt eine vernünftige Torsionsverteilung. Ja. Und bei die Flügelnase wird ja auch manchmal als Torsionsnase bezeichnet, was damit zu tun hat, dass die Nase da eben auch bei der Torsionssteifigkeit eine Rolle spielt? Ja, das war so die Zeit der Holzflugzeuge. Ach so, okay. Da war halt einfach nur das, nur der Teil vor dem Holm als Torsionskasten ausgebildet. Ach so, und der dahinter nicht. Und der dahinten, da waren halt nur die bespannten Rippen. Ja, okay. Und beim Faserverbundflugzeug, da ist es halt der gesamte Profilquerschnitt, der da. Okay. Was man sagen muss, was der Johannes bei der Concordia dann da eben noch, womit er da angefangen hat, ist dann eben abzuweichen von dieser 45 Grad Faserbelegung. Mhm. Und da ging es dann darum, zum einen eben um die Torsionsverformung im Schnellflug ein bisschen zu reduzieren oder halt möglichst so in den Bereich hinzuschieben, dass es halt um Null sich dreht. Und bei der Concordia ist es aber auch so, dass die halt im Rumpflügelübergang einen zwei Pfeilungsknicke hat vom Holm. Das hat damit zu tun, dass da halt der sehr schmale Flügel an den Rumpflügelübergang von der 27 dran gehen muss. Und dann macht der Holm mal einen so einen schrägen Sprung nach vorne. Und das gibt etwas, was man als Biegetorsionskopplung bezeichnen würde, wenn da so Pfeilungsknicke drinnen sind. Also und wenn man ja eben die Fasern entgegen diesem Holmpfeilungswinkel ein bisschen dagegen dreht, so kann man sich's vorstellen, dann ist dieser Effekt, der da rauskommt, dann wieder ein bisschen kompensiert. Ja. Das fand ich halt ganz interessant, weil das nennt man oder die wird an der Uni unter dem Begriff Aeroelastic Tailoring diskutiert und da hört man halt immer davon, aber man sieht selten, dass man da mal eine Anwendung passiert. Und das fand ich schon toll, dass der Johannes da bei der Concordia das da mal einfach mal gemacht hat. Gemacht hat, ja. Und das ist jetzt auch zum Beispiel ein Punkt, da braucht man dann wirklich halt auch ein bisschen FEM, weil man dann diese Kopplung zwischen Biegung und Torsion aufgrund von diesem ungleichmäßigen Faserwinkel, den kann man dann wirklich nicht mehr von Hand rechnen. Mhm. Okay. Preprex spielen keine Rolle? Fragezeichen. Was sind Preprex? Preprex sind Fasern, die im Voraus schon mit Harz getränkt werden. Mhm. Das heißt, wir kriegen, also was heißt, der Segelflugzeughersteller kriegt eben sein Harzfass und den hat er getrennt von dem Gewebe. Genau, dann wird das aufgelegt und eingestrichen. Genau, wird das der Form miteinander getrennt. Ja. Und dann, das ist halt für die, ich sag mal, die Großindustrie oder die Mitte, was weiß ich, zum Beispiel Seitenruder baut oder Seitenleitwerke vom Airbus. Ja. Das ist halt, da stellt sich keiner mehr hin und tut da irgendwie mit dem Harzpinsel da irgendwie das Harz eintränken. So. Die brauchen halt irgendwas, das kommt da, wird angeliefert und wird da reingelegt und dann kommt es in den Autoklaven und das ist halt möglichst ein reproduzierbarer Prozess, wo nicht irgendwelche Leute da manuell irgendwie was machen müssen. Das heißt aber, das ist noch nicht ausgehärtet, so ein Präprex, sondern das ist wirklich noch mit dem, in Anführungszeichen, nassen Harz, das schon okay. Da gibt's halt unterschiedliche, da gibt's Niedrigtemperatur-Präprex, die, also da gebe ich mich jetzt auf dünnes Eis. Ja. Aber die Standard klassischen Preprex, die brauchten halt, das ist halt dann nicht mehr dünnflüssig, das Harz da drinnen, sondern dickflüssig, damit es da halt auch drin bleibt. Und dann muss das halt in Autoklaven, das ist eine Maschine, die heizt und gibt da einen hohen Druck drauf und dann fängt es halt dann an, wieder zu reagieren und härtet aus. Aber das ist halt für die Segelflugzeughersteller. Der Autoklave ist schon mal völlig indiskutabel und auch der Formenbau ist halt relativ aufwendig, wäre dafür aufwendig. Und jetzt ist noch die Frage, die Niedrigtemperatur-Preprex wären vielleicht eine Möglichkeit, da muss man halt schauen, die muss man dann aber halt auch immer tief kühlen, bevor man sie verarbeitet. Mhm. Das heißt, das muss quasi die Kühlkette vom Hersteller, die muss halt gewährleistet sein. Da darf nicht der Strom ausfallen und darf nicht mal klar. Irgendeiner irgendwie mal die Rolle draußen liegen lassen und dann wieder reinlegen. Ja. Schwierig. Schwierig. Und ich glaube, das entscheidende Argument ist aber, dass halt wenn man damit anfangen wollte, da macht man halt ein ganz neues eine ganz neue Tür auf und da würden alle Nachweise für Lebensdauer und Geschichten würden da halt müsste man nochmal neu führen und da ist ziemlich viel gemacht worden. Ja. Das ist die Frage ist halt auch, kann man jetzt zum Beispiel ein Bauteil, das jetzt mit dem Preprex gefertigt ist, da halten jetzt zwar die Fasern und die Sachen, die halten jetzt alle ganz super zueinander, aber unter Umständen ist halt das Material so inert, so arg ausgehärtet, dass wenn ich jetzt von außen mit einem Harz da drauf laminiere, dass das eigentlich die Klebefestigkeit, die ich da erreiche, nicht mehr so besonders großartig ist. Also ja, da steckt dann einfach mehr drinnen als jetzt hören wir jetzt einfach mit dem einen auf und fangen mit dem anderen an. Ja, okay. Übrigens auf die Herstellung an sich, Stichwort Tempern, Stichwort Schale, erst Lack, dann Harz, dann und so, gehen wir jetzt nicht ein, weil uns sonst irgendwann mal die Zeit ausgeht. Okay. Und ich denke, es macht Sinn, dass man irgendwann mal bei einem der Hersteller einfach mal mit dem Mikrofon durch die Produktion latscht und sich das mal genauer anguckt, weil da ja noch viel mehr, na, wie baue ich die Steuerung ein und so. Und wenn wir das jetzt auch noch machen, sitzt so ein bisschen drei da. Das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Ja, wobei das natürlich auch was fürs Auge ist eigentlich. Mehr das so ist die andere Geschichte, genau. Das ist rein als Audio-Podcast dann eh schwierig. Mhm. Genau. Warum darf die 32 bunt lackiert werden? Warum ist das so ein Riesenthema? Was hat man da gemacht? Also ich finde es hässlich, mal abgesehen davon, aber... Segelflugzeuge gehören weiß. Ja, gut. Also damit, damit unterstützt du quasi so ein bisschen die Sorge, die auch bei mir in der Firma geherrscht hat, dass man dann jedermann sagt, ich will mal lieber mal in einem weißen Flugzeug bleiben. Ich finde es halt schwierig. Man diskutiert so viele Sicherheitsthemen. Und dann fliegt man mit weißen Flugzeugen zwischen weißen Wolken in einem hellblauen Himmel herum. Klar, keine Frage. Also von der Sicherheit her ist die farbliche Markierung natürlich gut. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, klar. Und trotzdem hässlich. Nein. Wenn ich mein Traum wäre gewesen, dieses Flugzeug, den Prototypen da von bis hin in Knallorange da auf die Messe zu stellen. Oh, Baustellenfahrzeug, Müllabfuhr. Ja, du kannst auch sagen Crashfahrzeug, aber das wäre ein Hingucker gewesen. Das stimmt. Und da gibt es den einen Duck Hawk oder so, einer von den Amis, in diesem ekelhaften Senfhellgelb. Ja, ich spreche von Orange. Okay. Ich hätte dann da noch quasi, du kennst ja das von der Bell X1 so ein bisschen, dieses, so hätte ich die dann lackiert, also so mit den ein bisschen angedeuteten, in ähnlicher Schriftzug da vorne dann die Glamorous. Glamorous hätte man halt ersetzen müssen oder sowas, aber das wäre schon irgendwie ein Spaß gewesen, aber gut. Ich habe es halt erlebt, dass dieses Thema viel diskutiert worden ist. Ja. Und es ist halt wieder so eine Sache, da wird ewig drum geredet und es geht nicht. Warum geht es denn nicht? Ja, normalerweise sind halt alle Nachweise für Lebensdaueruntersuchungen sind geführt worden für Flugzeuge, die weiß sind. Und dann gibt es den heißesten Tag, der angenommen wird, der hat eine Lufttemperatur von 38 Grad und dann gibt es eine zusätzliche Aufheizung durch die Sonneneinstrahlung, die führt dann eben auf diese 54 Grad Oberflächentemperatur und mit diesen Oberflächentemperaturen sind dann alle statischen Belastungsversuche gemacht worden. Weil sich die Festigkeit der Werkstoffe abhängt von der Temperatur ändert. Also ich meine, letztlich ist es ja alles Plastik. Ja. Und zumindest das, was die Fasern da zusammenhält. Und das wird halt einfach, die mechanischen Eigenschaften werden halt schlechter dadurch, wenn es wärmer wird. Okay. Und ja, wenn man davon abweicht, muss man sich halt überlegen, was muss ich jetzt neu machen? Und jetzt kam halt aber auch noch dazu, dass eben dass die EASA das vom LBA übernommen hat, die Zulassung von den Segelflugzeugen, war schon auch ein bisschen eine Atmosphäre zu spüren. Hier, wir sind bereit, auch mal Sachen anders anzugehen, als sie bis jetzt immer gemacht worden sind. Das fängt schon an bei den Bauvorschriften. Früher hieß es eben Joint Airworthiness Requirements, also Requirements, Anforderungen, und jetzt heißt es Certification Standard. Und es ist immer betont worden, dass es nur ein Standard ist. Wenn ich irgendwie nachweisen kann, dass es auf eine gleichwertige andere Art und Weise, ich dieselbe Sicherheit erreichen kann, dann ist es auch zulässig. Mhm. Und dann muss man sich halt anfangen zu überlegen, hier, was muss ich denn machen, wenn ich jetzt einfach mal andere Farben verwenden will, was muss ich denn dann da jetzt eigentlich machen? Und da muss man halt dann einen Kompromiss finden zwischen, ich mache es so wie die Motorflieger, die bei 72 Grad alle ihre Versuche machen müssen. Mhm. Und die haben halt andere Systeme, sowohl Hartsysteme als auch Zulassungssysteme. Ja. Oder wie weit kann ich gehen, um immer noch so ein bisschen auf die Sachen, die man bis jetzt hat, sich zu berufen? Und natürlich lehnt man sich da ein bisschen aus dem Fenster. Natürlich sagt man hier, ich entferne mich ein bisschen von dem, was man bis jetzt gemacht hat. Mhm. Aber das nehme ich in Kauf, wenn ich dafür 12 Liga davon, ja. Davon retten kann, dass die zusammengestoßen sind, weil die sich einfach früher gesehen haben. Ja. Aber was heißt das konkret? Musstest du dann ein bisschen dickeres Harz oder mehr Lagen? Also das ist der schlimmste Fall. Das Ding ist, kannst du weniger steif annehmen oder weniger lasttragend annehmen. Also musst zum Beispiel eine Schicht mehr, also im Extremfall. Darum geht's, oder? Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass wir gar nicht so viel machen müssen, weil die Systeme eigentlich auch für höhere Temperaturen alle geeignet sind. Okay. Man hat es nur einfach nie ausgeschöpft. Also es war mehr eine Dokumentationsfrage bei der Zulassung. Ja, wenn man halt die Versuche alle bei 54 Grad gemacht hat, dann kann man halt in Zukunft einfach nur auf 54 Grad sich berufen. Ja. So, und wenn man jetzt einfach mal von Anfang an hergeht und bei so einem Projekt quasi von Anfang an die Temperatur festlegt, bei der die Versuche gemacht werden müssen und dann alle Versuche bei dieser höheren Temperatur macht und halt dann in der Diskussion ist mit dem Amt und schaut, reicht es oder müssen wir da noch zusätzlich was machen? Aber es halt von Anfang an berücksichtigt, dann ist es viel einfacher, als wenn man dann im Nachhinein versucht, dann ein bestehendes Flugzeug da nachträglich zu ändern. Mhm. Und ich meine, man muss allerdings sagen, man hat dann schon ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht hier und da. Insofern war es lehrreich. Ich möchte ja im Prinzip nur den Mitbewerber davon abhalten, dass sie auf die gleiche Idee kommen. Also man kann ordentlich auf die Schnauze fallen. Ja. Irgendwie war es dann so, dass man einfach nur genauso oft wieder sich aus dem Dreck ziehen muss, wie man in den Dreck reingefallen ist. Und es war irgendwie, also da war ich echt dankbar, dass dann halt auch das Amt bei manchen Sachen mitgespielt hat. Okay, man findet eine vernünftige Argumentation, wo man sich nicht schämen muss. Ja. Und dann schaut man mal halt nach, wo ist nochmal was kritisch und kann man dann vielleicht irgendwo was verwenden, wo man halt schon mal dann die Erfahrungen, die man dann da gemacht hat, dann auch nochmal einfließen lassen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel merkt, okay, die Festigkeit geht tatsächlich zurück, dann muss man das halt dann berücksichtigen. Ja. Und wie gesagt, also man hat dabei ist die Zeit, in der man dann da vielleicht mal irgendwie auf die Nase gefallen ist, die war beschissen. Die war auch vielleicht nicht so erfreulich für die Geschäftsführung. Aber man hat dann halt daraus was gelernt und dann es ist jetzt halt dann was man dann auch für die Zukunft eben hat. Und das ist halt das, was ich vorhin gemeint habe, wenn man so ein neues Projekt hat, das ist eine Gelegenheit, die darf man nicht ausgehen lassen. Da muss man einfach möglichst so viel reinpacken, wie man nur kann, weil man da nur da Gelegenheit hat, was zu lernen. Ja. Sind Materialien da, ich habe ganz am Anfang so hypothetisiert, dass Materialien und deren Steifigkeit und Gewicht und sonst was alles einer der begrenzenden Faktoren oder der Gestaltungs-Constraints für Segelflugzeuge sind. Stimmt das? Also, wenn wir jetzt mal von ausgehen, es gibt irgendwann mal diese, wie heißen sie, nicht Mikrofasern, diese Kohleröhrchen. Kohlehohlfasern. Ja, Carbon Nanotubes, genau. Ja. Wenn die jetzt irgendwann mal bezahlbar und verarbeitbar sind, sodass man dann noch steifere, zum Beispiel Holmgurte hinkriegt oder Stege, wodurch man dann einen Flügel 10% dünner machen kann. Wäre das im Sinne des Erfinders oder ist das gar nicht der begrenzende Faktor? Ich meine, klar, Spannweite ist durch nichts zu ersetzen. Also klar. Es ist halt so, wir nutzen ja im Prinzip unsere Fasern jetzt, wie wir sie verbauen, schon auch nicht aus. Also wenn man die, es ist ja wie immer, wie überall, wenn man die Datenblätter von der Faser an sich nimmt, dann sind da wunderbare Werte drauf, was die an Buchdehnungen erreichen und so weiter. Aber unter perfekter Verarbeitung. Unter perfekter Verarbeitung, Laborbedingungen, bla bla. So, und jetzt ist es halt so, Segelflugzeuge bauen ist halt doch ein relativ händischer Prozess. Und es gäbe so einen Kandidaten von der Kohlefaser, der so als nächster auf der Wunschliste steht, der die gleiche Bruchdehnung hat, aber eine höhere Steifigkeit, womit ich schon mehr Festigkeit bekomme. Und man stellt aber halt fest, naja, aber mit unserem Fertigungsverfahren von der jetzigen Faser, da kriegen wir gar nicht so viel raus mehr, weil halt dadurch, dass wir die halt in unsere wunderbar trapezförmig Holmgurt formen, da einliegen, die dann auch nach außen hin immer abgestuft sind und dünner werden. Da bauen wir so viel makroskopische und mikroskopische Wellen in diese in dieses Material ein, Ondulationen, wie der Fachmann großkotzig sagt, dann da kommt man einfach an eine Grenze, wo einfach auch die jetzige Faser nicht ausgereizt ist. Also sprich, das sind diese Fehler der begrenzende Faktor und nicht die Idealannahme der geraden Verlegung. Und wenn ich jetzt irgendwie da nochmal 15% mehr Festigkeit raushole, indem ich jetzt ausreize, dass ich jetzt irgendwie meine Mannschaft so trainiere, dass die, ich wüsste jetzt selber nicht, was alles noch dazu zu machen ist. Es soll nicht so aussehen, als würde jetzt irgendwie die Leute da schlecht arbeiten. Ja, es ist halt einfach, es ist ein Prozess, wo halt so diese Fasern durch so ein Harzbad, die trockene Faser wird durch den Harzbad gezogen und gedrängt, dann wird die Harzmenge reguliert und dann wird es in die Form gelegt. So, und jetzt, man müsste die Maschine und vielleicht das Ablegen müsste man viel mehr reproduzierbar machen, viel mehr perfektionieren. Und dann ist halt aber immer noch die Gefahr, jetzt dann verbessert man sich da um 15%. Und wenn jetzt aber irgendwie der Werker dann doch mal einen schlechten Tag hat, dann da ist halt so ein bisschen da, wo so ein bisschen es kribbelig wird. Aber das ist halt wie immer, irgendjemand hat dann den Mut, den Schritt zu gehen. Und die anderen, die sagen, sie müssen sich dann halt sagen lassen, naja, ihr traut euch ja nichts. Ja. Ihr macht immer euren gleichen Scheiß. Passt schon. kann man hier sagen. Kein Problem. Sage ich selber oft genug. Ja, klar. Ja. Aber wenn ihr einen Flügel nochmal 10% dünner machen könntet, ich meine, da muss auch die Steuerung dann reinpassen und so weiter, also andersrum formuliert, angenommen, die Werkstoffe würden euch das erlauben, den Flügel 10% dünner zu machen und ihr könntet den Prozess soweit optimieren, dass das auch zuverlässig funktioniert. Würdet ihr das machen? Kriegt ihr die Steuerung dann noch rein oder werden dann die Querrotor-Ausschläge nicht mehr groß genug wegen der Dünnheit oder wäre das überhaupt ein Ziel? Also ich mache da gar nichts mehr. Aber ja, das ist klar. Man als Community der auslegenden Konstrukteure. Denkt ihr euch so, wäre schön, wenn das ging, oder ist das einfach kein Thema, weil es aus anderen Gründen nicht sinnvoll geht? Naja, sagen wir es mal so, ich glaube, es wäre schon eine Richtung, in die man gehen würde. Okay. Es wird nicht der große Quantensprung sein. Es muss halt alles immer noch so sein, dass es handhabbar ist. Ja. Also die offene Klasse wird nicht über das spannweitenmäßig hinausgehen, glaube ich, was es bis jetzt gibt. Ja, sieht mir auch an der ETA, das wäre auch nicht so der Bringer im Handling und allem. Ja, ich meine, wenn die Flügel kleiner werden würden durch die höhere Festigkeit, also die Flügeltiefe geringer werden würde, wenn das Gewicht nicht zu, da sind viele Wenns und Falls drinnen. Keine Ahnung. Wenn es irgendwas wäre, was quasi eine ASW 27 mit 26 Meter Spannweite, also quasi eine Mini-Concordia, das wäre schon schick. Ich glaube, da gäbe es auch viele Leute, die da sagen würden, will ich haben. Ja. Ich weiß es nicht. Wo halt die Segelfliegerei ein bisschen aufpassen muss, ist, dass sie auch die Bodenhaftung nicht verliert. Das meinst du jetzt nicht wörtlich? Nein, nein, in Bezug, schon klar. Ja. Die Praxistauglichkeit. Die Praxistauglichkeit und es ist halt so, man muss mal beobachten, wie denn das jetzt sich eigentlich so die Segelfliegerpopulation entwickelt. Ja. Wenn wir jetzt natürlich da noch die Welle abreiten von den älteren Segelfliegern, die jetzt zur Rente hin sich ihr großen Fliegertraum erfüllen können, aber nichts nachkommt und die Vereine Es ist schwierig für die Vereine, Flugzeuge zu machen, weil es natürlich einen großen Gebrauchtflugzeugmarkt gibt. Ja, klar. Aber ich finde es auch schade, immer nur so dahin zu schielen, wo es halt noch extremer geht. Ja. Und dass halt da der Nachwuchs nicht austrocknet. Das ist halt auch ein bisschen, da weiß nicht, ob da der Hersteller der Richtige ist, der dann danach schauen kann. Aber das ist so ein bisschen das Risiko, dass das Damoklesschwert ist über den Segelflugzeug. Das ist immer teurer, komplexer, aufwendiger. Ja. Jeden Morgen erstmal 3 Stunden Wasser tanken, sonst geht der Flieger eh nicht. Ja. Das nervt. Es ist halt eben, wie gesagt, weil es sehr viele Gebrauchtflugzeuge gibt und die Entwicklung jetzt nicht mehr so große Schritte macht, bleibt dem Hersteller im Prinzip nichts anderes übrig, als nach oben hin die Segelflugzeugträume zu entwickeln und zu bauen. Aber ob man dann immer weiter da in die Richtung schielen muss, weiß ich nicht. Ja. Ich meine, ein bisschen geht der Trend ja auch schon so wieder, eine kleine offene Klasse zu machen und ja, wobei das ja auch ein Leistungsproblem ist. Oder, also, beziehungsweise, die Idee war ja zu sagen, bei gutem Wetter wollen wir eh mehr Flächenbelastung, also, warum brauchen wir dann so viel Flügel? Ja. Na, da so ist ja der Quintus im Endeffekt entstanden. Der EB29 ist trotzdem besser, ja, kann man ja schon so sagen. Dass der Quintus nicht der große Renner war, das kann man, glaube ich, ich behaupte das jetzt mal, dass man das genügend. Nee, also, wenn ich jetzt hier irgendwas dazu sage, dann werden mir persönliche Freundschaften gekündigt. Also, Fakt ist aber, dass die 29 in den Wettbewerben besser, also die EB29 besser dasteht als der Quintus. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und die JS1, ja gut, die JS1 ist eigentlich das Gegenbeispiel, ne? Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, also es bleibt in Bewegung. Ja, stimmt. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Ja, ja, also die so viel kann ich sagen, die ASH31, die ist auf jeden Fall wirklich nicht natürlich. Will man Flugzeuge machen, das halt, mit dem man auch im Wettbewerb fliegen kann. Ja. Aber es ist schon auch damit, es ist jetzt nicht fixiert mit Scheuklappen darauf gemacht worden. Das war ja schon bei der 26 so. Das war eigentlich Zahnarztrentner Spaßflugzeug. Das war ist so. Hat gegen. Oh, weh. Jetzt tust du aber den Martin Heide, der wäre jetzt aber gar arg unglücklich. Ich meine, sind wir ehrlich, das hat mir, glaube ich, sogar auch mal irgendeiner bei Schleicher erzählt, wer die Typ, ich hatte ja mal eine. Ja. Und da, als ich die damals gekauft hatte, die war damals neu, da hat mir der Uli irgendwas in der Richtung gesagt, ohne ihm jetzt da Worte in den Mund legen zu wollen, dass es untypisch ist, dass, also normalerweise sind es eher die älteren Leute, die halt einen unabhängigen Eigenstarter haben wollen, zuverlässig und jetzt nicht auf den letzten Leistungspunkt optimiert sind. Das meine ich mit Zahnarzt-Rentnerflugzeug. Also ich meine, der Ventus 2C war leistungsmäßig, was Wettbewerb angeht, immer besser. Ja, man muss aber auch sagen, dass es halt früher war die 18-Meter-Klasse ja wirklich mal als Motorsegler-Klasse angelegt. Stimmt, ja. Und da war halt einfach das Konzept bei der Firma Schleicher, wir machen hier das 18-Meter-Flugzeug, das machen wir irgendwie als Motorsegler eben auch ein bisschen, wenn es ein Motorsegler ist, dann warum darf es auch nicht komfortabel sein? Ja, genau. Und die halt das Messer zwischen den Zähnen haben, da gibt es halt dann die 27 und da gibt es dann halt dann einfach keinen Eigenstarter dafür. Ja. So war ein bisschen das Konzept, das ist eigentlich vernünftig. Später, als dann halt die 18-Meter-Klasse dann auch für die Segelflugzeuge aufgemacht worden ist, hat man halt dann der 26 da ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Ja. Na, da kam man dann irgendwann die 29. Ja. Ja, lass uns mal ein bisschen über die Auslegung generell reden von Segelflugzeugen. Also die, was weiß ich, so Geschichten wie Rumpflänge. Rumpflänge hat was mit Längsstabilität zu tun. Kann man das so einfach sagen? Ja, Höhenleitwerksvolumen. Höhenleitwerksvolumen? Das ist quasi der Abstand vom Neutralpunkt des Höhenleitwerks zum Flugzeugschwerpunkt, multipliziert mit dem Höhenleitwerksfläche und dann halt noch Höhenleitwerkswirksamkeitsfaktor oder was weiß ich. Aber es ist halt ein Parameter, der da eine Rolle spielt. Ich will jetzt nicht immer auf die 32 zurückkommen, tue ich aber. Macht ja nichts, die hast du wahrscheinlich noch ein bisschen in Erinnerung. Es ist halt, ich kann halt nur über das reden, was ich wo ich halt selber irgendwie damit beschäftigt war. Also, ja, oder ich tue es am liebsten, ich möchte nicht über andere Leute Sachen dann philosophieren. Sicher. Da war halt mein Gedanke, wenn ich jetzt an die Rumpfröhre da noch was dran stückel, dann schwimmt dieses Stück Rumpfröhre, das schwimmt da eben dem Nachlauf von dem, was davon vorher kommt, nach. Also das macht gar nicht unbedingt so viel mehr zusätzlichen Widerstand. Mhm. Aber dafür habe ich halt sowohl beim Seitenleitwerk als auch beim Höhenleitwerk zusätzliche Hebelarm. Ja. Und das Seitenleitwerk ist leistungsmäßig betrachtet ja eigentlich so ein Klotz am Bein, der, man braucht den halt beim Einkreisen und man braucht den beim Trudel ausleiten. Aber ansonsten macht's bloß Widerstand. Ja. Und weil man halt eben, wie gesagt, nur noch an diesen feinen Details da feilschen kann, an den Widerständen, die eigentlich jetzt mit dem Flügel gar nicht unbedingt mehr was zu tun haben, sondern die halt dann immer nur so der schädliche Widerstand sind, den man da rumschleppt, war halt der Gedanke, da jetzt dann beim Leitwerk da noch so ein bisschen zu schnitzen. Und jetzt ist der Rumpf von der 30 ja schon relativ lang gewesen. Ich durfte zum Glück, da war ich froh und dankbar dafür, dann ein komplett neues, also eigentlich wollte ich nur ein neues Seitenleitwerk für die 32 machen, weil das dann aber halt auch oben kleiner geworden, weil der Anschluss oben vom Seitenleitwerk kleiner geworden ist, ist mir dann irgendwann aufgegangen, ach verflixt, jetzt brauche ich auch noch ein Hülsenleitwerk, weil das andere einfach zu viel Tiefe hat. Ja. Und da ist der Uli zum Glück mitgegangen und das war dann ein Anruf bei der Firma Spindelberger zu fragen, wie lang darf denn der Rumpf sein, dass der Fluoridanhänger passt. Stimmt, ist auch ein Kriterium. Ja, das sind dann halt so, ich meine, da ist man ja froh drum, weil dann muss man nicht irgendwie langwierige Optimierungen da durchzupfeln, wenn man irgendwie einen Zaumpfahl hat, an dem man dann irgendwas festmachen kann, wunderbar. Klar. Das heißt, ihr habt den 30-Rumpf dann für die 32 noch ein Stückchen verlängert und die Rudo größer gemacht. Nee. Also die es ist ein klein, also die 30 schöpft den Zunhänger auch schon komplett aus. Okay. Nur wenn es halt hier um 5 cm geht, man will halt nicht, dass man dann beim das erste Mal die Hängerklappe zumachen will und sieht, okay, da passt jetzt nicht, fragt man halt mal nach, wo denn da die Grenzpunkte sind. Und im Prinzip das Leitwerk ist kleiner. Die Rumpflänge bis zur Oberkante, Seitenruder, Hinterkante, also diesem Eckpunkt da, der ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich, gerade wegen halt dem Hänger. Ja. Und ich wollte jetzt nur nicht, dass man dann da halt Verrenkungen machen musste, dass man dann da jedes Mal bei jedem Hänger dann da irgendwelche Krämpfe machen muss, dass man vorne die Rumpfnase da durch irgendwelche Dinge durchführen muss oder sowas. Und es gibt dann halt irgendwo einen Punkt, da ist halt dann die Rumpfröhre abgeschnitten und dann fängt sie halt an, einen neuen Übergang zu bilden zu der Seitenflosse. Okay. Spannweite brauchen wir wahrscheinlich nicht drüber reden, die ist von der Klasse vorgegeben. Genau. Außer bei einem offenen Klasseflieger, da würde man natürlich dann schon entscheiden müssen, ob man jetzt 23 Meter oder 28 Meter macht. Ja, also das war eine Sache, wo halt der Martin für die 30 sich viel Gedanken gemacht hat, weil es halt dann eben auch so eine Frage ist. Das ist dann quasi auch so ein bisschen eine Frage. Klar ist es vielleicht leistungsmäßig besser, wenn ich 28 Meter mache an schlechten Tagen. Aber dafür ist der Kundenkreis vielleicht größer, wenn ich jetzt zu 26 Meter gehe, weil die halt dann viele Leute dabei sind, die sich das mit 28 Meter nicht antun. Also das können Fragen sein, die da eine Rolle spielen. Ja. Und dann, was Martin aber halt bewogen hat, es war, glaube ich, einfach auch die Frage nach der Flächenbelastung, dass man dann mit einem Doppelsitzer, also auch mit einem Doppelsitzer dann mit so, du bist ja dann auch beschränkt auf die, damals waren es halt noch 850 Kilo. Mhm. Und mit so einem großen Flügel kommst du halt dann trotzdem nur zu nicht ganz so schönen großen Flächenbelastungen. Und klar, du könntest den Flügel gestreckter machen, aber dann das kostet halt dann wieder mehr Aufwand, weil dann halt die Bauhöhe von Holm geringer ist. Und dann wird es halt auch wieder schwerer, die Einzelteile. Also das sind halt dann so Sachen. Das ist das, was halt interessant ist. Da hängt halt alles irgendwie miteinander zusammen. Ja. Und wenn man an dem Rädchen dreht, dann passiert am anderen Ende irgendwas. Ja, und man stößt im schlimmsten Fall halt irgendeine Bauvorschrift an. Ja. Also da jetzt vielleicht nicht, aber im Allgemeinen. Im Allgemeinen. Ja. An der Machbarkeit und Baubarkeit ist, glaube ich, einfach schon, macht einem öfters graue Haare als jetzt die Bauvorschrift alleine selber. Interessant. Die Größe der Ruder und Flossen, also ein Beispiel, das mir da mal einfällt, ist die Seitenruderwirksamkeit. Also bei der 29 ist es ja so, dass wenn ich zum Beispiel nur 5 wölbe, dann schaffe ich es nicht, wenn ich einen Quer- oder Vollausschlag mache, eine koordinierte, also Faden in der Mitte geht nicht, schafft das Seitenruder nicht. Jetzt könnte man sagen, gut, dann muss man das Seitenruder größer auslegen, damit das besser wirkt und den Faden da in der Mitte behält. Das habt ihr nicht gemacht. Ja. Habt ihr das nicht gemacht, weil ihr das von der 27 so übernommen habt und es nicht ändern wolltet? Oder gibt es da einen Trade-off, der sagt, wenn ich das Seitenruder tiefer mache, dann habe ich woanders wieder Nachteile? Ich war sehr vorsichtig und ich wollte vorsichtig sein. Ich wollte halt wirklich die Baustellen jetzt nur anfassen, wo man jetzt wirklich was verbessern kann. Ja. Und jetzt, wir haben das Seitenruder ein bisschen länger gemacht als bei der 27. Mhm. Also tiefer. Tiefer. Ja. Mehr würde ich nicht machen, weil dann halt dann auch anfangen, die Seitenruderkräfte größer zu werden. Es ist ja dann größeres Fähnchen, das man dann da austreten muss. Ja. Man hätte die Seitenflosse größer machen können, das wäre halt ein großer Aufwand gewesen. Und die schleppt man dann halt immer mit sich rum. Widerstandsmäßig. Von daher dachte ich mir, du wirst es mit dem größeren Seitenruder nicht alleine schaffen, das zu kompensieren, was an Spannweite da dazukommt. Mhm. Und das war auch ein bisschen halt eine Motivation, die Flügelsteuerung auch zu überarbeiten, weil dann der Gedanke kam, wenn ich eben es schaffe, mehr Differenzierung rauszukitzeln aus der Quersteuerung, dann brauche ich vielleicht gar nicht so viel Seitenruder. Mhm. Also so viel Seitenruder mehr als Das waren so die Gedanken. Also man hat halt das Seitenruder so viel vergrößert, wie es ging und den Rest halt versucht, was man an der Quersteuerung rauskriegen kann. Mhm. Gut, ich meine, in der Praxis ist es ja auch, ich meine, ich kriege das Ding ja schon in die Kurve. Es ist, Faden ist halt nur nicht in der Mitte. Ich meine, das ist dann auch mal nicht so schlimm, aber es fällt halt auf. Ne? Ja, gut. Kommt ein bisschen auf die Geschwindigkeit. Halt ja, na klar, logisch. Aber halt bei so typischen Kurbelgeschwindigkeiten. Ja. Wenn ich schneller fliege, passt schon. Ja. Ist es generell eine Schwierigkeit, den Flieger auf der einen Seite für den Schnellflug auszulegen und auf der anderen Seite fürs Kurbeln? Also ich meine, Wölbklappen sind ja eine Möglichkeit, das zu optimieren, indem ich die Flügel halt anpasse. Aber jetzt gerade was so die Wendigkeit angeht, wird der Flieger da eher fürs Kurbeln optimiert oder wird ein Schnellflug? Kann man das so nicht sagen? So schnell. Ich muss überlegen, in welchen Punkten das jetzt wirklich den... Also gerade jetzt die Flügelsteuerung... ist jetzt, gerade jetzt würde ich mal sagen, nicht eine Baustelle, wo mir der Schnellflug in die Suppe spuckt. Mhm. Also im Schnellflug sollen die Wölbklappen auf negativ gehen und der soll nicht allzu viel am Querruder rumrühren. Ja, genau, fliegt eh meistens geradeaus. Ja, das ist eher halt eine Frage, die Kompromisse zwischen Schnellflug und Langsamflug, die spielen eher dann eben beim Rumpfflügelübergang eine Rolle. Mhm. Wie, mit welchem Einstellwinkel baue ich den Flügel an den Rumpf dran? Das Zusammenspiel zwischen Höhenleitwerk und Flügel. Und wobei man sagen muss, dass das Wölbklappenflugzeug da eigentlich relativ entspannt ist, weil man eben, wie gesagt, durch die Anstellwinkeländerungen des Rumpfes durch die Wölbklappen kompensieren. Ja. Da ist schon in dem Punkt ist halt eben die Standardklasse da das anspruchsvollere Projekt. Mhm. Okay. Das ganze Thema V-Stellung, Knicke, Durchbiegen. Also wir wissen ja alle, Schempert hat 23 Knicke pro Flügel. Und als letztes Mal, als ich gezählt habe, waren es, glaube ich, 23. Drei oder vier sind es, ne? Ja. Wissen wir ja. Und beim Schleicher gibt es keinen einzigen. Dafür biegt sich der Flügel stärker durch. Ist das so eine Art Kompensation für die Knicke? Ist das aerodynamisch relevant oder ist das ein Markenzeichen? Also, wie gesagt, über Schempert, da kann ich nichts. Natürlich. Für mich ist erstmal so, ich will Auftrieb erzeugen und das will ich möglichst effizient machen. Und da ist erstmal der planare Flügel der erste Ansatz. Mhm. Jetzt gibt es halt Theorien darüber, dass man dann einen, wie die V-Stellungsverteilung über die Spannweite sein muss, um dem Ganzen noch ein bisschen einen Ticken mehr rauszuholen. Mhm. Ich schätze aber mal, dass das da eben auch wieder so ein Spiel ist zwischen, je mehr Vorstellung ich da drin habe, desto mehr Flügelfläche habe ich in den Grenzen meiner Spannweite. Weil die Länge sozusagen. Es macht nicht viel aus, aber ich glaube auch, auf den induzierten Widerstand macht jetzt der Außenvorstellungsknick nicht so fürchterlich viel aus. Also es sind sehr kleine Effekte und wenn es diesen Effekt wirklich gibt, ich will nicht behaupten, dass ich das von vornherein so hineinkonstruiert habe in die 29. Mir ist nur nachträglich der Gedanke gekommen und dann dachte ich mir, ach, ei, wunderbar, passt ja wunderbar. Wenn es diesen Effekt gibt, dass die V-Stellungsverteilung über die Spannweite dann eben da wie eine Ellipse, Parabel in die Form haben muss, dann kriege ich das eh geschenkt bei der 29, weil der Innenflügel sehr steif ist. Der hat eben den Holm bis auf die Außenseite, auf das Außenlaminat durchgehend. Und oh je. Ich habe die Frage extra an den Schluss geschoben. Ja, ja. Hat das möglicherweise Auswirkungen auf irgendwelche Nachteile? Niemals. Und der Außenflügel, da ist eben der in klassischer Schleichermanier, der Holm liegt da innerhalb des Sandwiches. Dadurch ist halt der Außenflügel viel weicher. Und wenn man jetzt ein Bild sieht von der 29, die jetzt halt irgendwelche Lastvielfache zieht, dann sieht man halt, da ist der gerade Innenflügel oder wenig durchgebogene Innenflügel und außen biegt er sich durch. Und das ist ja dann eigentlich auch der Lastfall oder die Flugsituation, wo man dann tatsächlich über so eine V-Stellungsverteilung nachdenken kann, während halt im Schnellflug ist halt dieser, oder bei N gleich 1, beim normalen Flug, ist halt dieser Effekt nicht so groß da. Und da sage ich mir eigentlich, oh, wunderbar, passt ja. Ja. Und der andere Vorteil ist eben, dass ich mit so einem Knick habe ich halt jedes Mal so eine Störung und so eine Verformung von alleine durch die Flügeldurchbiegung. Ist es halt kontinuierlich und letztendlich, wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten eh ohne Flügeldurchbiegung auskommen. Ich will, dass der Auftriebsvektor nach oben zeigt, nicht nach innen. Ja, und stimmt, von daher brauche ich da nicht von vornherein da irgendwelche Knicke reinmachen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich eine Einstellungssache. Einstellungssache und jetzt ganz, ganz ohne das irgendwie böse zu meinen, es hat auch wirklich was mit Branding zu tun. Ich meine, jeder hat auch seine eigene Designsprache und da gehört es vielleicht inzwischen einfach auch mit dazu. Ja, wahrscheinlich, wenn man bei Schempert fragen würde, würden die einem schon sagen, auch, dass das was dann mit den Flugeigenschaften und den Kreisflugeigenschaften zu tun hat und dieses und jenes und so. Aber ja, wie du sagst, gehört es halt dann auch, wenn es einen anderen Charakter dem Flugzeug gibt und es halt dann, es sollen ja nicht alle irgendwie gleich aussehen. Eben, genau. Winglets ist wahrscheinlich eine ähnliche Story. Ich meine, dass es Winglets gibt, dass die Segelflugzeuge heute haben sollten, weil es eben Richtungsstabilität beim Kurbeln und induzierter Widerstand, ich glaube, das ist eh klar. Ja. Und über die Details der Winglets macht man sich dann natürlich religiöse Gedanken. Naja, ich glaube, das Aussehen der Winglets entwickelt sich halt so, wie die Berechnungsverfahren sich entwickeln. Und wenn es da irgendwie einer mal wieder einen kleinen Sprung gemacht hat und irgendwie was Neues auf einen neuen Trick gekommen ist, was man da jetzt alles rechnen kann, dann verändern sich die Winglets wieder etwas in ihrem Aussehen. Und deswegen sehen halt dann Schleicher-Winglets anders aus als Schempert-Winglets, weil da halt so jeder da so seine Hexenküche hat. Ja. Und Also bei Winglets habe ich wirklich den Eindruck, dass da, also du sagtest ja gerade selber Hexenküche, dass da viel, also ich meine, die sind ja wirklich krass unterschiedlich, wenn du zum Beispiel mal eine LS anguckst mit ihren hochgedengelten Flügelenden, ja, versus die 29 hat relativ steil stehende Winglets. Wenn du den Quintus und den jetzt dann kommenden Dreier Ventus anguckst, sind die deutlich mehr nach hinten gezogen, was natürlich schneller aussieht. Ja. Also die LS-Winglets stammen wahrscheinlich ja auch noch aus einer Zeit, als es mit den Rechenverfahren sowieso nicht so weit her war. Und da muss man einfach sagen, der Gedanke vom Wolf Lemke, eigentlich ist man ja bestrebt, die ganzen Knicke da zu vermeiden. Ja. Und wenn da so ein Winkel da ist, da kann da eigentlich nur nur Ungemach passieren, aerodynamische. Ja. Der ist ja schon mal nicht verkehrt. Ja. Von daher, ich glaube halt, dass die, was für mich ein bisschen eine anspruchsvolle Frage ist zum Beispiel bei einem Wölbklappenflieger, wie weit ziehe ich jetzt die Winglet, die Wölbklappe nach außen? Als Winglet, ja. Und wo fange ich den Bogen an? Weil wenn ich jetzt weit innen anfange und einen schönen, ausgerundeten Bogen mache, wo ich halt dann wenig Schmutzeffekte habe, dann kriege ich halt ein bisschen eine blöde Auftriebsverteilung an der Stelle, an dem Sprung, wo die Wölkklappe aufhört. Deswegen ist man ja schon eigentlich bestrebt, die Wölkklappe bis zum bitteren Ende durchzuführen. Aber das ist so ein bisschen was, worüber man sich zum Beispiel noch Gedanken machen kann. Mhm. Der Flügelgrundriss ist es ja so, idealerweise eine Ellipse, das ist, glaube ich, das theoretische Ideal. Mhm. Und an das nähert man sich durch die Trapez, Doppel, Drei, wie viel auch immer, Fach, Fünffach Trapezflügel an, also quasi Knicke an der, oder Pfeilungen an der Vorderkante. Ja, also man macht außen den Flügel ein bisschen tiefer, als er nach der Ellipse eigentlich sein sollte. Zum einen, weil man jetzt das Winglet hat, da kommt ein Effekt her, und zum anderen kommt, wenn die Strömung will eigentlich selber auch schon immer so ein bisschen in die Richtung einer elliptischen Auftriebsverteilung gehen. Und wenn du jetzt einen Dreiecksflügel nimmst, wirst du im Flug eine Auftriebsverteilung haben, die nicht dreiecksförmig ist, sondern die so ein bisschen verschmiert ist, wie eine, die schon in Richtung elliptische Auftriebsverteilung geht. Das bedeutet aber, dass der Auftriebsbeiwert an den verschiedenen Flügelschnitten nicht mehr der gleiche ist, sondern außen, wo halt sehr wenig Flügeltiefe ist, bei so einem Dreiecksflügel, da hast du halt sehr hohe Auftriebsbeiwerte und innen hast du niedrige Auftriebsbeiwerte. Und das ist jetzt zum Beispiel was du überhaupt nicht haben willst. Du willst ja außen, wo die Querruder sind und wo du großen Hebelarm hast, möglichst weiter weg vom CA-Max sein als innen. Ja. Und deswegen machst du halt das Gegenteil von einem Dreiecksflügel, du machst ein bisschen überelliptischen Flügel. Mhm. Da hast du dann quasi zu viel Flügeltiefe außen und es führt dann eher zu niedrigeren CAs und etwas mehr Abstand zum CA-Max. Dann spielt vielleicht noch eine Rolle, dass du da halt durch die Reynolds-Zahl nicht so viel, die andere Reynolds-Zahl. Dass du nicht später so viel verwirbelst. Ja. Genau. Und du hast ja natürlich dann auch eben trotzdem noch eine gewisse Flügeltorsion im Flug. Mhm. Und wenn diese Flügeltorsion so ist, zum Beispiel durch Aeroelastic Tailoring, dass du im Schnellflug da außen der Flügel im Langsamflug da außen der Flügel ein bisschen abdreht, dann passt das ganz gut vielleicht zu dem überelliptischen Außenflügel. Und es sind so Feinheiten. Mhm. Eine andere Story, die ich in dem Podcast mal von der Royal Aeronautical Society gehört habe, ist, dass der neueste Trick am Flügelrumpfübergang, habe ich vorhin schon gesagt, dass das ein wichtiges Optimierungsziel ist gerade, dass da auf den halben Meter Innenfläche direkt am Rumpfübergang, dass da der Einstellwinkel ein Stückchen reduziert wird. Bei der JS1 sieht man das, glaube ich, wenn man sich den Flügel tatsächlich anguckt, kann man das wirklich erkennen. Was für einen Effekt hat das? Oder was? Warum macht man das? Also nur um der Vollständigkeit halber, du siehst es auch bei der ASW 27. Okay. Da ist mir irgendwas nicht aufgefallen, aber okay. Ja, also zumindest der ist ja auch schon in Delft da damals ein bisschen optimiert worden. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie viel Grad sind, aber so auch um den Dreh. Also bei der 32 geht es bis im größten Bereich auch, glaube ich, 1 Grad und dann ganz nach innen hin bis zu, glaube ich, sogar 3 Grad. Mhm. Aber das sieht man dann fast nicht mehr, weil das dann in der Anrundung verschwindet. Ja. Ja gut, du hast verschiedene Probleme am Rumpflügelübergang. Du kommst natürlich mit einer turbulenten Strömung an, die von der Rumpfnase her. Ja. Das heißt, du brauchst schon mal ein turbulentes Profil am Rumpflügelübergang. Dann hast du diesen sogenannten 2-Alpha-Effekt. Das heißt, dass du hast den einfachen Fall, du hast irgendwie so einen Zylinder und jetzt tust du den Zylinder mit etwas Anstellwinkel anströmen, die gebremste Strömung direkt in der Grenzschicht um den Zylinder rum, die verändert ihre Strömungsrichtung, die produziert etwas mehr Anstellwinkel, als die Strömung eigentlich hätte. Mhm. Das ist auf Höhe des Durchmessermittelpunktes ist es dann eben gerade diese 2-Alpha. Und dieser Effekt, der sorgt dann eben auch am Rumpflügelübergang für andere Strömungsverhältnisse, die man dann mit einem kleinen Anstellwinkeländerung anpassen will. Mhm. Du hast dadurch, dass du ein turbulentes Profil nimmst, dass du dann nach hinten möglichst lange ein bisschen rausziehst, um den Druckanstieg sanfter zu gestalten, hast du ja eigentlich da auch ein Profil, das eigentlich zu lang ist. Um das auch wieder rauszunehmen, gibt es auch einen Grund, da das mit der mhm. Flügel anzupassen. Und der dritte Aspekt, der da eine Rolle spielt, ist dann die Auftriebsverteilung des Flügels mit dem Rumpf zusammen, ja. dass du halt... Also der Rumpf produziert auch ein bisschen Auftrieb. Ja, aber insgesamt hast du halt einen Auftriebseinbruch in den Flügeln und das, was da rauskommt, Rumpf plus Flügel, dessen induzierter Widerstand soll halt möglichst gering sein und da lohnt sich's dann schon mal zu schauen, wie möchte ich denn diese an den Flanken des Auftriebseinbruchs, wie möchte ich die gestalten? Soll die möglichst steil sein oder soll das ein bisschen verschmiert sein? Mhm. Okay. Welche Rolle spielen generell Gewichte und Schwerpunktlagen? Ich meine, heutzutage, also vorhin über die Menge an Kohle, die man in so einen Flieger einbaut, geredet haben. Klar, je mehr Material, desto teurer, aber je mehr Material auch, desto schwerer. Ist das heute überhaupt noch ein Thema? Ich meine, die Flieger werden ja eh alle für Wasserballast mehr oder weniger ausgelegt. Ja. Würde es da was ausmachen, wenn der Flieger ein bisschen schwerer ist? Waren das viele Fragen auf einmal, aber. Ja, die Diskussion haben wir gerade in der 20-Meter-Klasse. Mhm. Es gibt die Klassendefinitionen von der FAI. Da ist erstmal nichts drin gesagt, weder in der 18-Meter-Klasse noch in der 20-Meter-Klasse über Massengrenzen. Und es gibt dann die Ausführungsbestimmungen von der FAI für Weltmeisterschaften und kontinentale Weltmeisterschaften. Und da sind dann bei der 18-Meter-Klasse 600 Kilogramm drinnen und 750 Kilogramm für die 20-Meter-Klasse. Ja. Und 525 für die kleinen Klassen. Aber da ist es halt die Frage, aufgrund dieser Ausführungsbestimmungen für kontinentale und europäische Meisterschaften orientiert man sich jetzt, legt man jetzt das ganze Flugzeug darauf hin aus, oder sagt man, 98% aller Segelflieger mehr nehmen nie an so einem Wettbewerb teil, aber die wollen halt einfach Spaß fliegen und die fänden das geil, wenn sie ihren 20 Meter Doppelsitzer bis 850 Kilo vorladen können. Und früher oder später wird diese Grenze fallen. Und wenn du einen Weltrekord aufstellst, dann sind diese Grenzen, die da für diese Meisterschaften festgelegt sind, auch irrelevant. Ja. Also hältst du dich an diese Grenzen oder sagst du einfach, so ein Entwurf, der geht für länger, der soll ja auch für 10 Jahre jetzt, wenn es gut läuft, mal gebaut werden. Und da hatte ich mich halt entschieden, nee, es ist kein Problem, ein Flugzeug, Segelflugzeug auch mit 850 Kilogramm zuzulassen. Das sagt sogar mittlerweile die EASA, da gibt es eine Special Condition. Mhm. Also wenn irgendeiner mal eine Abweichung macht von dem, was in der Bauvorschrift vorgeschrieben ist, dann endet es oft in so einer Special Condition oder anderen, es gibt auch Kategorien, Level of Equivalent Safety Finding. Mhm. Also da gibt es so verschiedene Kategorien, das weiß dann die EASA selber am besten, was er denn da gerne haben möchte. Aber auf jeden Fall werden diese Dinge ungefähr 2 Wochen der Öffentlichkeit zur Diskussion vorgelegt. Weiß natürlich keiner, wer da nicht regelmäßig in dieses Forum da bei EASA reinschaut. Aber es ist halt ganz interessant, um mal zu sehen, was denn da so gerade vor sich geht. Und irgendwie gab es wohl etliche Anträge, da mit Motorseglern auf 900 Kilogramm zu gehen und mit Segelflugzeugen auf über 750 Kilogramm, was von der Bauvorschrift her nicht gegeben ist. Und da kam dann irgendwann mal so eine Special Condition, wo drin stand, also ich paraphrasiere es frei, lasst uns doch endlich alle in Ruhe, macht's einfach. Es steht natürlich drinnen, es muss geprüft werden, ob das auf das Projekt anwendbar ist. Und es müssen alle Forderungen erfüllt werden mit dieser höheren Masse. Ja, aber hallo, natürlich muss ich mit meiner Maximalmasse alle Forderungen erfüllen. Ich kann nicht erwarten, dass ich und da kein Hinderungsgrund drinnen steht, warum ich das nicht anwenden kann, ist das Ganze, bräuchte ich da nicht mal vorher zu fragen. Nachdem das Ding dann auch veröffentlicht worden ist, hat man halt dann einfach auf die 850 Kilogramm gegangen. Aber das heißt nicht, dass man deswegen hier massemäßig aßen kann, sondern die Leute werden einem das schon ganz genau erzählen, wie viel Rückenschmerzen sie hatten, wenn sie den Flieger aufrüsten. Also das ist dann der Faktor, nicht die Leistung, sondern einfach das Gewicht von dem Ding. Genau. Mhm. Ja, klar. Stimmt. Und ich meine, je leichter man baut, desto größer ist natürlich die Spanne von also es ist auf jeden Fall, ist es ein Antrieb, möglichst leicht zu bauen. Und wenn man halt dann die Flügelschale da mal nach diesem, wie ich es vorhin beschrieben habe, nach diesem Bauchfaktor ein bisschen auslegt, dann ist das schon so ein Abwägungsgrund. So flattern, wobei man noch nicht mal ein fest gutes Kriterium hat eigentlich, weil man ja die Flügelsteuerungseigenschaften noch nicht kennt. Flattern auf der einen Seite, wo man mal so ein bisschen Respektabstand halten will zu eben dem, was dann was dann das Endgewicht von dem Flügel ist. Ja. Stichwort Antrieb, das war jetzt natürlich ein blöder Übergang, aber hat das Triebwerk irgendwelche Auslegungskonsequenzen, außer dass man halt da hinten ein bisschen verstärken muss, weil da ein Loch im Rumpf ist und dass es halt schwerer wird und das muss man irgendwie im Gewicht berücksichtigen? Naja, klar, ich meine, das Erste, womit man bei so einem Projekt anfängt, ist eigentlich die Spannweite und die maximale Abflugmasse. Mhm. Und die maximale Abflugmasse, die legt man eben so fest, dass man alles unterkriegt, was man mitnehmen möchte. Also quasi die Piloten, das Wasser und das Triebwerk. Sagen wir mal, die Zeit, in der jetzt immer wieder neue Triebwerke entwickelt werden, gerade ein bisschen länger ist. Ist man natürlich in einer glücklichen Situation, erstmal zu sagen, okay, wir wissen, das Triebwerk hat jetzt irgendwas 80 Kilogramm, wenn es ein Eigenstarter ist und wenn es eine Heimkehrhilfe sind, dann sind es halt 40 bis 45, je nachdem, ob man jetzt den Motorkasten mitzählt oder nicht. Und dann kann man das einfach von Anfang an mit berücksichtigen. Aber es geht ja wirklich dann ausschließlich ums Gewicht. Ansonsten hat der Flieger, gibt es da keine weiteren Dinge, die das beeinflusst? Also nicht. Ja, also bei der ASK 21 zum Beispiel, da ist halt, die hat halt einen relativ tiefen Flügel und wenn man den, man hätte zwei Möglichkeiten gehabt, man hätte entweder den hinteren Hauptspant, wo halt das hintere Querkraftrohr dran ist, also das, was den Flügel am hinteren Ende hält, man hätte den durchbrechen. Ach, der ist durchgängig? Ja. Ah, okay, klar. Und den hätte man durchbrechen müssen, dann hätte man irgendeine schwere Konstruktion, aufwendige Konstruktion machen müssen, dann hätte man mit dem Motor weiter vorrücken können. Das wäre halt sehr aufwendig gewesen. So hat man sich entschieden, dass man diesen Spant belässt und den Motor halt direkt hinter der gegebenen Struktur einbaut. Und dann aufgrund des sehr tiefen Flügels sitzt halt dann der Motor relativ weit hinten. Und dann fängt man halt dann an, ein bisschen zu rudern, um zu schauen, dass man mit dem Schwerpunkt wieder hinkommt. Also bei so Projekten, wo schon was fertig ist, da ist es dann manchmal schon ganz spannend, nachträglich dann irgendwie was hineinzuforschen, was ursprünglich nicht vorgesehen gewesen ist. Ja, okay, also verstehe. Wo siehst du denn das Potenzial für zukünftige, grundlegende Verbesserungen? Ich meine, die Frage stellt ja immer jeder das. Ich habe ja hier auch einige Fragen von Hörern eingefangen und ich habe auf der Segelflug.de oder Segelflug Facebook-Gruppe rumgefragt. Und da war nicht das offensichtliche Thema, wie sehen Segelflugzeuge in 20 oder 30 Jahren aus? Was wird sich radikal verändern, wenn überhaupt? Und ich habe so ein paar Stichworte aufgeschrieben, die man sich da vielleicht vorstellen könnte. Und das, wovon alle reden, ist natürlich die Absaugung. Mhm. Grenzschichtabsaugung am Flügel. Gibt es da ein Gefühl dafür, wie viel Prozent Leistungsverbesserung das bringen würde, angenommen, es wird noch als Segelflugzeug dienen, weil ja immer die Frage ist, ob dieser Absaugungspumpenmechanismus dann als Antrieb dient oder nicht, ne? Uff, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Der Luke hat schon lange keinen Vortrag mehr darüber gehalten. es kommt natürlich immer auf das spezielle Flugzeug drauf an, was man jetzt ob das ein kleines Flugzeug ist oder ein Flugzeug mit einer großen Spannweite ist, schätze ich jetzt mal. Ja. Was ich mich erinnere, ist, dass das Potenzial schon sehr groß ist. Aber was ich weiß von dem, wie es halt gerade in der Entwicklung ist, ist, dass der Bauaufwand enorm ist Und ja, es sind sicher noch viele Sachen dann, die sich in der Praxis zeigen müssen. Wie halte ich die Kanäle? Ja, Feuchtigkeit, Schmutz wird wohl kaum reinkommen, dazu sind die Löcher zu klein, aber zeichnet sich das nicht vielleicht doch ab? Da die Art und Weise, wie es jetzt in Luke Roman sich vorstellt, ist ja so mit so Faltwaben. Mhm. Also ich habe ein bisschen Respekt vor dem Aufwand, das zu bauen, weil er macht ja so eine mehr oder weniger kontinuierliche Absaugung. Ja. Und das verlangt halt so eine Folie, die vorher gelocht ist, wenn ich den letzten Stand gerade auf dem Stand bin. Mhm. Und das ist schon ist sehr viel Aufwand, wenn sich da jemand mal seinen Flieger neu lackieren lassen will. Da stellst du an Grenzen. Also, ja. Oder einfach nur polieren, dann ist wahrscheinlich jedes dritte Loch voll mit Politursülze. Ja, also wenn man es nicht verfolgt, wird man diese Fragen alle nie beantworten können. Aber wo es dahin geht, das ist erstmal noch offen. Mhm. Und da würde ich jetzt noch nicht vermuten, dass das dann in absehbarer Zeit in irgendeiner Weise... Ja, klar. Fragen, die Leute aufgebracht haben, die ganz interessant sind zum Beispiel jetzt mit der elektrischen Antrieben. Mhm, genau. Fly-by-wire, damit ich die drei Profile hinkriege. Oh je. Ja, Gott. Ach, ich bin so froh, dass wir mechanische Steuerungen haben. wenn man mit elektrischen Antrieben anfängt und dann gibt es drei Geräte, die miteinander reden sollen, und man stellt halt immer wieder fest, dass die so am Anfang der Entwicklung völlig aneinander vorbeireden und du stehst nur außen und diese Geräte reden auf ihre elektronische Art miteinander und du stehst nur da davor und weißt jetzt erstmal gar nicht, warum es jetzt schon wieder nicht funktioniert. Du bist einfach das so, Gott, Mann, mein Bodenzug, meine Steuerstange, da ist alles so schön einfach. Auf der anderen Seite sind es natürlich alles Technologien, die in der Luftfahrt und am Automobilbau natürlich gerade absoluter Mainstream sind und werden. Ja. Sprich, da kann man dann auch Dinge verhältnismäßig einfach übernehmen. Also das ist ja nicht mehr Rocket Science heutzutage. Ne? Das ist schon richtig, aber man hat halt auch eigentlich im Segelflug keinen kontinuierlich energieproduzierenden etwas. Na, stimmt, ja. Also das sehe ich eigentlich, das ist das hauptsächliche Problem. Das wird, Stromausfall auf gut Deutsch. Ja, man kann dann immer schauen, der Weg wird halt dann sein, dass es dann entweder genügend Backup-Stromversorgung gibt und dann gibt's halt, dann kann man halt immer noch landen damit, auf irgendeine Weise, wenn es halt alles ausfällt. Man könnte den Turbo ausklappen und das Ram-Air-Turbine verwenden und damit Generator hinbauen. Also Ich glaube nicht, dass der Leidensdruck bei den Flutter-Themen gerade so groß ist, dass man in Richtung Fly-by-Wire gehen wird. Okay. Cool wird's dann, wenn man einen Nurflügler hat, der instabil ist und den man mit Fly-by-Wire fliegt. Ja. Der wird dann im Langsamflug positiv und im Schnellflug negativ, so wie man das sich wünscht. Ja. Und da würde das Sinn machen. Und das, ich meine, die SB13, die war ja erstmal ein erster Schuss eigentlich und so schlecht war sie ja angeblich nicht. Ja, angeblich. Ja, sie hatte halt ihre flugmechanischen Probleme. Klar. Und viele Kompromisse, die man da hat eingehen müssen, eben steuerungsmäßig und auftriebsverteilungsmäßig, hingen eben damit zusammen, dass man da nicht einfach Fly-by-Wire fliegen konnte. Also von daher, wenn Fly-by-Wire, dann wird es wahrscheinlich in Richtung nur Flügel gehen, aber ich weiß ich nicht. Ich meine, eine Minimalform von Automatisierung, dazu brauchst du kein Fly-by-Wire, aber das wäre ja eine automatische Klappensteuerung, dass man eben nicht einzelne Rasten hat, die irgendwie auf irgendwelche Punkte hin mehr oder weniger optimiert sind, sondern dass man die Klappgeschwindigkeits- und Anstellwinkel abhängig automatisch steuert. Das ist ja bautechnisch verhältnismäßig einfach. Du brauchst einen Elektromotor irgendwo am Klappenhebel, sage ich jetzt mal. Ja. Und die Daten kennt man sowieso. Also ein LX9000 sagt dir sowieso, wie du gerade wölben musst. Glaubst du, dass sowas kommen würde, könnte? Ich glaube, es gibt es ja schon. Okay, teilweise. Wüsste ich gar nicht. Es gibt irgendjemand, der was anbietet, glaube ich. Aber klar, es nimmt eine Tätigkeit ab dem Piloten, die er vielleicht gar nicht so, der soll sich eigentlich auf was anderes konzentrieren. Das ist eigentlich nur so eine recht einfach zu automatisierende Tätigkeit, die jetzt nicht unbedingt der Pilot selber machen muss. Also von daher, und wenn irgendwie was klemmt oder sonst irgendwas, dann klingt man den Aktuator aus und fliegt halt manuell weiter. Also das. Und es ist aber schon so, also in einer idealen Welt würde ich schon für jede Geschwindigkeit und jeden Anstellwinkel kontinuierlich die Klappe wölben, oder sind die Profile so berechnet, dass diese Rasterpunkte tatsächlich das Optimum sind? Nee, aber die Optima, die sind relativ flach. Okay. Das heißt, wenn man da jetzt mal die Geschwindigkeitspolare nimmt, oder wahrscheinlich auch die Gleitsatzpolare, aber wenn man sich die Polare nimmt, und die mit den verschiedenen Wölbklappen eingetragen, dann sieht man ja, dass die relativ flach ineinander übergehen. Ja, ja. Also natürlich gibt's immer den theoretisch besten Punkt, aber in der Komplexität des ganzen Flugzeugs, glaube ich, kriegt man den mathematisch datenmäßigen Hintergrund nur raus, wenn man es dann wirklich quasi mit der Leistungsvermessung ausmisst. Mhm. Und da ist halt dann auch wieder ein bisschen Messungenauigkeit drinnen. Ja. Man wird nicht aufgrund der theoretischen Daten dann die perfekte Datengrundlage haben, um so eine Wölbklappenautomatik zu machen. Aber wenn man für die bestehenden Wölbklappen, die konventionellen Wölbklappenstellungen da eine Vermessungen hat, die gut genug sind, dann denke ich, kann man daraus so eine Automatik programmieren. Mhm. Also aus meinem Gefühl ist das so eine relativ low-hanging fruit, weil ich merke das bei mir selber, dass ich vor allem, wenn ich länger fliege und irgendwann unkonzentriert wird, einfach Blödsinn wölbe. Ja. Und wenn das immer am Optimum wäre, also selbst wenn es nur die Entstellungen gibt und gar nicht eine kontinuierliche Geschichte, selbst das würde, glaube ich, also in Anbetracht der Dinge, an welchen kleinen Prozenten man heute sowieso rumoptimieren muss, ja, dann würde das schon was bringen. Und irgendein Hörer würde das natürlich sagen, ja, wenn du Pilot nichts taugt, brauche ich ja besser Flugzeug, aber das ist ja ein Blödsinnsargument, weil mit dem Argument. Naja, sagen wir es mal so, es geht ja auch immer so ein bisschen darum, was kann man erreichen? Und da kann man halt mit realistischem Aufwand kann man eigentlich eine einfach zu automatisierende Aufgabe umsetzen. Ja. Und die Sensorik, die ist ja schon da. Man hat ein Gehmesser in den Geräten drinnen, man weiß die Fluggeschwindigkeit und damit hat man alles, was man als Datengrundlage braucht. Ja. Und wenn man es ausklinken kann und abschalten kann, wird es auch zulassungstechnisch vermutlich kein unüberwindbares Hindernis werden. Ja. Minimalrumpf ist ja auch so ein Thema, was lang durch die Geister ging. Gibt es ja auch die SB oder A, keine Ahnung, was ist der Minimalrumpf? DA-43, D-43, keine Ahnung. Nee, D-43 ist das Side-by-Side-Bomb, ist jetzt die SB-14. SB-14, okay. Und die 7829 hat ja auch einen relativ stark eingeschnürten Rumpf, auch wenn man ihn wahrscheinlich noch nicht als Minimalrumpf bezeichnen würde. Ist das ein Thema noch oder ist es durch wegen zu geringem Benefit? Es ist eigentlich deswegen durch, weil die Leute einen Motor haben wollen. Stimmt. Ja. Aber da kommen wir jetzt dann zum Thema Elektromotor. Da ist es halt, da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, wenn wir jetzt hier die Freiheit haben, den Elektromotor irgendwo hinzusetzen und die Batterien irgendwo hinzusetzen, dann hat man vielleicht neue Möglichkeiten, quasi das Flugzeug auszulegen. Also Stichwort FES. Ja. Oder was weiß ich, wenn es jetzt irgendwie pfiffig wäre, das da hinten unter dem Seitenruder verschwinden zu lassen oder sowas, dass sich dann der Propeller da rausfaltet oder sowas, wie so eine Blume und dann aufspreizt. Warum nicht? Also wenn es von vornherein bei der Auslegung des Flugzeugs mit berücksichtigt ist, dass man dann halt nicht in Schwerpunktlagen Probleme kommt oder sowas. Also da kann sein, dass man dann einfach einen Punkt hat, wo hier, da ändert sich jetzt was so komplett, dass man jetzt auch ein bisschen das Aussehen des Flugzeugs wieder verändern kann. Könnte ich mir schon vorstellen. Glaubst du, dass nur Flügler irgendwann mal noch praxistauglich werden? Uff. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, nur Flügler, haben wir alles schon gehabt und ist doof. Ich ziehe da den Hut vor den Karlsruher Ackerfliegern. Mhm, genau. Auch wenn ich selber am Anfang gesagt habe, so huch, haben die sich denn bei den Braunschweigern dann da überhaupt schlau gemacht genügend? Was sind? Sie haben es, ja. Und ich finde es einfach, das ist einfach eine super Sache für eine Ackerfliege, weil das ist so völlig unabhängig davon, dass es ein kommerzieller Erfolg werden muss. Ja. Und das ist so ein Problem, da kann man sich reinbeißen. Und da kann man sich so eine Liste aufstellen, hier Probleme 1 von 10 bis 10, die muss ich alle lösen. Ja. Und wenn ich die gelöst haben sollte, dann könnte es ja tatsächlich funktionieren. Und von daher, Chapeau. Also. Was spricht man sonst noch unter Konstrukteuren so am Stammtisch, was noch Potenzial haben könnte für die Zukunft? Was gibt's da noch für Themen? Oder haben wir schon alles irgendwie so angesprochen? Ach je. Meine persönliche Liste mit Sachen, die ich mal gerne gemacht haben wollte, die hatte ich jetzt erstmal an der 32 eigentlich abgearbeitet. Mhm. Was hat die denn noch Besonderes? Also die hat das einziehbare Spornrad, die hat... Die Steuerung im Flügel, die quasi... Also theoretisch ist es so... wenn du den Querrudervollausschlag gibst und die Klappe schlägt ganz nach oben aus, also auf der Seite, wo die Klappe das Querruder ganz nach oben ausschlägst, wenn du das jetzt mal beobachtest und tust umwölben, dann stellst du fest, dass sich die beim Umwölben dieses voll nach oben ausgeschlagene Querruder fast gar nicht bewegt. Also wenn du die Bänder abmachst, dann würde es sich nicht bewegen. Durch die Bänder kommen ja ein bisschen, wird halt, die sind halt elastisch, die drücken da ein bisschen drauf und die Steuerung wird während des Umwölbens ein bisschen steifer und ein bisschen weicher und dadurch bewegt sich das. Aber das war halt so ein, das hatte ich vorhin ja bei der 29, hat man das schon 29 Steuerung mal angesprochen. Wie kann ich das machen, dass ich die Querruderausschläge nach oben unabhängig davon mache, in welcher Wölbklappenstellung ich bin. Ja. Und das ist halt einfach, wie muss man denn da, wie kann man das mechanisch realisieren? Wie lange sitzt man in so einem Entwurf von so einer Steuerung? Wie lange brütet man da über irgendwelchen Hebeln und Kreisbahnen? Und also der Gedanke kam mir in Fulda auf dem Bahnsteig. Also das ist blöd, aber das ist halt da so, das könnte eigentlich ein Konzept sein, wie man es verwirklichen könnte. Ja. Und dann sitzt du schon so ein bisschen da, weil du ja quasi eine Idee ist noch nicht so, dass das dann von den Verhältnissen das macht, was es wirklich machen soll. Aber bei der 32 von den anderen Sachen, die Handkraftfrage mit den Bremsklappen mal eine grundsätzliche Lösung zu finden, das war mir wichtig, was der Johannes angefangen hatte mit dem Aerolastic Tailoring. Ja. War sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob man kann natürlich nicht sagen, ob das jetzt leistungsmäßig das letzte Quäntchen rausholt, aber es einfach durch die große Reynolds-Zahl von den Profilen, durch den tiefen Flügel, das macht sich halt auf die untere Laminatellen-Eck bemerkbar. Ja. Und wenn du dann von den kleinen 29 Flügeln kommst, dann stellst du es fest, so huch, da fehlt dir aber was. Und dann versuchst du halt, dann soll wenigstens nicht irgendein Teil des Flügels früher aus der Laminatdelle rausfallen, weil er sich irgendwie verwunden hat. Das sind halt jetzt nicht die großen Quantensprünge, aber das ist zumindest mal etwas, was man gegenüber den vorherigen Projekten neu machen kann, wo man mal Erfahrungen sammeln kann. Das sind so die Spatzen in der Hand sozusagen. Ja. Ich glaube sowieso, dass so dieser große Durchbruch, mal abgesehen vielleicht von Absaugung oder nur Flügler, wenn eins von beiden mal praxistauglich wird, ich glaube, da wird es die großen Durchbrüche, so Sprünge in der Leistung wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja, es ist halt, solange ein Pilot mit dabei ist und ein Rumpf drinnen, wird halt immer alles schlechter werden, Aber der Übergang von Holz zu Kunststoff zum Beispiel, das war trotz Pilot wirklich ein signifikanter Schritt, der ganz viel weiteres ermöglicht hat. Ja? Ja. Also das war so ein Ding. Ja. Na, aber sowas sehe ich nicht. Ja, sicher. Ich meine das in dem Sinne von man ist jetzt mit dem Flügel schon so weit, dass man quasi, jetzt muss man wirklich dahin gehen, was bleibt denn jetzt noch übrig? Und jetzt ist halt da, der Flügel könnte so viel besser werden, wenn der blöde Rumpf da nicht wäre und die ganzen anderen vielen kleinen Zusatzwiderstände, die da kommen. Und das ist jetzt das, was halt, wo ich jetzt halt sehe, dass man einfach noch ein bisschen keine keine großen Erwartungen haben darf, dass man jetzt da von einem Flieger zum nächsten riesen Schritte macht. Aber wenn man dann halt vielleicht einfach ein paar, zwei, drei Generationen weiter ist und dann zurückschaut, dann sagt man, ah doch, nee, eigentlich hat sich schon was getan. Ja, ja klar, so kleine Schritte. Ich meine, ich habe ja so die Theorie, dass die, wenn man jetzt Leistung mal nicht sieht als Gleitzahl, sondern Leistung als die Möglichkeit, möglichst schnell und gut eine Strecke zu fliegen, also sozusagen die praxistaugliche Leistung, die natürlich von den Flugzeugleistungen abhängt. Aber ich denke, was da eine ganz große Rolle spielen wird, ist halt Datenaustausch. Wenn ich mal in Echtzeit von allen anderen Segelflugzeugen sehe, wie gut wer wo steigt in Echtzeit, so ähnlich wie Flam Radar, nur großflächiger, zum Beispiel über GSM ausgetauscht oder LTE oder so Geschichten wie, ich habe irgend so einen Sensor, der mir Turbulenz anzeigt und ich damit Thermik sehen kann. Sowas wird wahrscheinlich irgendwann kommen, weil es ist nur Elektronik, die wird immer billiger. Und das hat ja ein Riesenpotenzial, ganz unabhängig von der Gleitzahl. Und ich glaube, dass eher da letztendlich das bessere Verständnis von Wellensystemen. Ja, solche Sachen. Hast du da irgendwie eine Meinung dazu? Also es kommt halt drauf an, was die Leute wollen. Leute, die eine sehr wettbewerbsorientierte Einstellung zum Segelfliegen haben, denen es nicht Spaß macht, wenn sie nicht irgendwie im Wettkampf mit jemand anderem stehen, die werden es doof finden. Leute, die einfach Spaß am Fliegen haben und ich hoffe, dass es die auch noch gibt, die finden das, für die ist es, also ist es ein interessanter Ansatz. Ja. Aber stimmt, es sind zwei getrennte Szenarien, ne? Ja. Weil im Wettbewerb würde sowas eh alles verboten. Ja. Oder da gibt's wieder irgendwelche Techniken, um denn dann den Gegner in Anführungsstrichen in die Irre zu leiten. Ja. Cockpit-Absaugung, Mandel? Ist noch nicht ausreichend erforscht, würde ich sagen. Okay. Ich sehe halt das Problem, man macht ja das Loch, wo die Strömung raus soll, extra an die Stelle, wo der geringste oder ein geringer Druck ist, damit man halt möglichst mit einem geringen Druck da die Luft aus dem Cockpit da rausgesaugt bekommt. Ja, die Idee ist ja quasi, die Druckdifferenz am Haubenrahmen da zu beseitigen. Ja. Und wenn man jetzt halt diese energiereiche Strömung dazu verwendet, die träge, fast stillstehende Strömung aus dem Cockpit rauszusaugen, dann produziert man etwas, was sich im Nachlauf dieses Flugzeugs als Nachlaufdelle darstellt. Man hat einen Impulsverlust in diese Strömung reingebracht. Und der ist, je größer, je schneller halt die Strömung gewesen ist oder je geringer der Druck ist. Und deswegen ist es so ein muss man es abwägen, was gewinnt man dadurch, dass man vielleicht hier am Cockpit irgendwelche Widerstände vermeidet, im Vergleich zu dem, dadurch, dass man halt seine wunderbar energiereiche Strömung, die eigentlich nachher wieder irgendwelche Druckanstiege überwinden soll, dass man die da halt dazu hernimmt, dann da rauszusaugen. Und da weiß ich einfach nicht, was da der größere Effekt ist. Also für mich wäre es im Prinzip das Ideale, man würde beim Einlauf schon so eine Trompete haben, wo die Strömung verzögert wird, der Cockpitdruck eher innen groß ist, also quasi dem Staudruck entspricht, und dann hinten wieder eine Trompete, wo dann dieser Druck dazu verwendet wird, die Strömung zum Auslass hinaus zu beschleunigen. Wie so ein Windkanal. Ja. Der hat ja auch eine verbreiter werdende Düse am Anfang und dann am Schluss wieder einen Trichter, der das wieder zusammensammelt, vernünftig. Beim Windkanal ist im Prinzip in der Messstrecke andersrum. Da wird ja zur Messstrecke hin die Strömung beschleunigt. Ja, stimmt, das reicht. Okay. aber ja, in der industriellen Strömungstechnik gibt es irgendwelche Anwendungen, wo sowas ja auch gemacht wird. Aber ja. Das würde halt erfordern, dass man das Problem mit den Leckverlusten an der Haubenrahmen erstmal auf eine andere Art und Weise löst, nicht durch Innendruck, Unterdruck innen, sondern durch eben Dichtungen. Abdichtungen, Und dann halt eben diesen Erhöhung des Cockpit-Innendrucks verwendet macht durch so einen Einlauf. Aber in der praktischen Sicht hat man für diesen Einlauf in der Regel eh keinen Platz. Das scheitert an der Praxis, sonst passt der Pilot nicht mehr rein. Ja. Stichwort Pilot und reinpassen. Gesamtrettungssystem ist auch so ein ewiges Thema, ne? Also will man im Prinzip haben, ist bei Ultralights vorgeschrieben, ist eine schöne Sache im Prinzip. bei Segelflugzeugen. Ja, da ist schwierig. Bei dem Thema, da ziehe ich ein bisschen den Kopf ein, weil ich ein bisschen ja ein schlechtes Gewissen habe, weil die Firma Schleicher ja auch mal mit dem Hanko-Streifen-Eder das Gesamtrettungssystem für die 28 machen wollte, anpassen wollte. Und das ist irgendwie nie so richtig in die Puschen gekommen. Und es ist eigentlich schade, das bedauere ich auch sehr. Die Leute, die das verkaufen müssen, die sagen, ja, es hat halt keiner haben wollen. Mhm. Und es sind wohl auch einfach Gesamtrettungssysteme, die schon in Flugzeugen drinnen waren, auch wieder ausgebaut worden. Und das Argument, was ich immer höre, bau lieber ein Turbo ein, dann kannst du eine andere Art von Unfall, nämlich den bei der Außenlandung, verhindern. Ne? Beides passt nicht. Ja, das in der Form habe ich es jetzt noch nicht so gehört, aber das ist dann halt das, was letztendlich die Entscheidung immer dann wahrscheinlich beeinflusst ist. Die Leute wollen halt lieber einen Motor haben. Genau. Jetzt kann man philosophieren, ob das Gesamtrettungssystem mit einem Elektromotor funktionieren täte. Mhm. Man könnte auch darüber philosophieren, ob man einfach, wenn das Gesamtrettungssystem, wenn man nicht so hohe Anforderungen stellen würde, wie man es gleich beim Segelflugzeug an das Rettungssystem gestellt hatte, dass man da bis, was weiß ich, 300 km/h das auslösen können muss, dass dann da mehrere Fallschirme und REF-Systeme und Pipapo da notwendig wären, sondern das ist halt, ich stelle mir die Gesamtrettungssysteme von den ULs so ziemlich mit dem Hand am Arm fest vor. Das ist zumindest ja, der Rest sind ja auch relativ kompakt gebaut. Ja. Vielleicht hätte es so ein einfacheres System auch, dass man dann auch besser vielleicht mit einem elektrischen Antriebssystem kombinieren kann, mal Chancen. Ja. Aber bis dahin empfehle ich die farbige Lackierung von Segelflugzeugen. Das ist ein guter Punkt, ja. Ja. Ja, stimmt. Inwiefern sind denn die, also du hast schon erzählt, dass der aeroelastische, wie ging es weiter? Tailoring. Genau. Das ja bei der Concordia für Segelflugzeuge, glaube ich, das erste Mal in der Form ausprobiert wurde. Zumindest, dass ich es weiß. Ja. Und sowas hat ja dann, also inwiefern, Frage nochmal neu stellen, inwiefern haben Innovationen, die aus solchen Prototypen wie der Concordia kommen, Dick hatte damals auch erzählt, dass das so für die Produktion in der Masse nicht tauglich wäre, Stichwort zu kleines Höhenruder, kann keinen Windstart machen, blablabla. Inwiefern hat sowas dann Einfluss auf die Serienfertigung, zum Beispiel wahrscheinlich von der 32, die dürfte vom Timing her ungefähr gepasst haben? Also Dillinger ist wieder dabei, das ist jedenfalls ein gutes Zeichen, sozusagen. Ja, also die Concordia war schon ein sehr extremes Flugzeug, ist ein sehr extremes Flugzeug und vieles, was man da gemacht hat, wäre sicher nicht so einfach eins zu eins zu übernehmen. Also ich denke da an die Verrenkungen, die der Dick machen musste, um dann da mit den Steuerstangen in dem kleinen Flügel da an den Mischern vorbeizukommen und so. Aber eben in solchen, in dem Punkt Aeroelastic Tailoring, das war halt etwas, das hat, da muss ich dann sagen, das habe ich hier auf dem Präsentierteller mal gezeigt bekommen. Das ist möglich. Ich meine, es verlangt natürlich dann da ein bisschen, dass man sich mit FEM auseinandersetzt und dass man dann, da muss man dann wieder selber irgendwie sich was stricken, um das, weil man ja nichts hat, um dann diese ganzen Kästchen zu produzieren. Da. Ja. Aber da ist dann auch VBA dann wieder sehr hilfreich. Ich finde das ja schon so ein bisschen ernüchternd, ja. Dass selbst Excel sogar beim Segelflug zu konstruieren. Also ich finde es echt. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir, als ich angefangen hatte, hatte ich mit Excel eigentlich gar nichts am Hut, aber es war halt das Einzige, was dann irgendwie mal zur Verfügung stand. Und dann fängt man halt mal an zu spielen. Und, und auch, ich weiß es nicht, ich habe früher in meiner Jugend dann eigentlich auch viel mit Turbo Pascal programmiert. Ja, das gibt's gar nicht mehr irgendwie. Heißt jetzt Delphi. Ah, okay. Gibt's schon noch, aber dem Standardbenutzer fällt es nicht so leicht vor die Füße wie damals. Das kann sein, ja. Es gibt jetzt Alternativen gegen das damals. Okay. Ja, und dann sieht man halt, ach, da gibt's eine Visual Basic. Beschäftigt man sich halt damit ein bisschen. Ja, ich habe das nur deshalb erwähnt, weil aus Sicht vom Informatiker und vom Ernst, von dem Software-Ingenieur, der sich ernst genommen wollen fühlt, ist Excel gebastelt, so ein bisschen so Naserümpf und so. Das ist was nicht für echte Entwickler. Aber ja. Das ist halt pragmatisch und tut. Ja, aber man merkt halt schon, man muss es halt, wenn man so ein bisschen versucht, systematisch aufzuziehen. Was ich halt nett finde, ist, also ich habe ja auch ein bisschen Fortran kennengelernt. Gut, und, okay. Wenn man die Kombination Tabellenkalkulation mit so einem dahintergelegten Programmiersprache, ja, ist halt eigentlich super, um, klar, dieses Problem mit den Eingabe- und Ausgabefiles elegant zu lösen. Stimmt, ja. Weil man halt es einfach, man kann die Daten übersichtlich darstellen, ja, man kann den Feldern, wo die drinstehen, den Namen geben, dann, ja, dann gibt es auch kein Durcheinander, wenn die mal verrutschen oder sowas. Ja, ja, ja. Und dann kann ich mir die Ergebnisse von 2500 Lastfällen ausgeben, ja, und kann dann da selber nochmal in den Daten mit allen Möglichkeiten des Tabellenkalkulationsprogramms nochmal rumspielen und mir was, klar, genauer anschauen. Klar, klar. Letzte Frage. Du hast jetzt ja mit der 29 durchaus ein Flugzeug entworfen und konstruiert, das gewisse Erfolge gefeiert hat, also zum Beispiel Weltmeisterschaften gewonnen, relativ viele. Ja, da muss man aber jetzt, also ich freue mich natürlich, wenn ihr das, ja, genau, weil, also wenn da jetzt der Gerhard nicht die ASW27 vorher hinterlassen hätte, dann, ja, wäre es sicher, die hat schon ziemlich viele Sachen festgezurrt, ja, und auf deren Basis konnte ich dann weitermachen. Was hat man dann geändert? Man hat logischerweise Spannweite vergrößert, das Seitenruder ein bisschen tiefer gemacht, neue Winglets natürlich. Die Flügelsteuerung. Flügelsteuerung. Gut, festigkeitsmäßig muss man halt am Rumpf, ja, ein bisschen was machen, weil die Flügel einfach eine größere Einspannung sind, ja, für den. Gut, man muss sich halt über viele Details Gedanken machen. Ja. Übernehme ich die Wölbklappe? Oder wo mache ich dann die Grenze zwischen, also ich nenne die innere Klappe jetzt einfach mal Wölbklappe, ja, ja, und Querruder, wo setze ich die Grenze zwischen, ja, innerer Klappe und, ja, äußerer Klappe, wie funktioniert das noch mit den Bremsklappen, sind die Bremsklappen noch ausreichend, ja, also auch wenn jetzt nur in, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die Formen von dem Seitenruder, vom Seitenruder und vom Flügel neu sind und von den äußeren Querrudern, dann steckt schon da ein bisschen Arbeit drin, wo man sich überlegen muss, wie das Ganze wieder so gestaltet sein muss, dass es ein stimmiges Ganzes ist. Ja, ja. Und dann, also ein bisschen was hast du schon getan? Ja, ein bisschen habe ich schon was gemacht. Und wenn ich die 28 vorher nicht zu 8 Zentimeter umgestrickt hätte, wäre ich wahrscheinlich ein paar Mal auf die Nase gefallen, weil, ja, die Trennstellen dann in dem dünnen Flügel dann unterzubringen. Die 27 hat ja nur einen zweiteiligen Flügel. Das war schon, ja, auch ein bisschen, ja, also die Erfahrungen, die man dann da bei der 28 gemacht hat, die waren da schon hilfreich. Ja. Was ich fragen wollte ist, das ist natürlich jetzt die Endfrage, das ist ein bisschen, wie nimmst du das wahr, wenn dein Flieger eine WM gewinnt? Also verfolgst du das? Freust du dich da drüber oder ich meine, wie geht man damit um? Ich meine, es ist schon cool, oder? Ich meine, ja, also ich weiß, dass auf der ersten WM 2006, da habe ich schon drüber nachgedacht, Mensch, hey, das wäre ja totgeil, wenn jetzt irgendwie eine 29 gewinnt. Also da würde ich schon irgendwie ziemlich viel für geben. Und also ich verfolge die Wettbewerbe auf jeden Fall, und wenn jetzt halt die 32 da ihre ersten Wettbewerbe fliegt, dann fieber ich da schon auch mit, also keine Frage. Nur du kannst nicht hergehen und dann hier dich jubelnd schreiend herumrennen und sagen, mein Flugzeug hat gewonnen. Es ist dann schon irgendwie ein bisschen mehr der Pilot, der da auch was dazu beigetragen hat. Bei der Formel 1 gibt es ja die Konstrukteursmeisterschaft auch, ja, ne? Und die gibt es ja im Segelflug, die wird so nicht wahrgenommen, ne? Also klar gucken immer alle, gewinnt der Schleicher oder gewinnt der Scheinpurt oder gewinnt Südafrika, aber es gibt ja, also formal gibt es diese Wertung ja nicht, ne? Aber ich meine, die 29 hat ja schon genügend Meisterschaften gewonnen, dass man es nicht mehr nur auf die Piloten schieben kann, muss man ja schon sagen. Ist ja, schon ein, also guter Flieger. Peter Seelinger das mal zusammengestellt hat für dieses Buch, das er da, ja, jetzt mal geschrieben hat, da war ich schon selber auch verblüfft, dass es quasi, wie viel sich's angesammelt hat. Ja, genau. Und naja, ich meine, als die Schempfertler da auf der Aero, als der warte mal, das muss 2013 gewesen sein, nach Uvalde, nach der WM in Uvalde. Mhm. Da hing dann der Quintus über dem Stand, das Weltmeisterflugzeug. Und ich meine, da waren wir dann schon so, ach, Mist, verflixt. Hätten wir auch machen können. Und ich meine, auf der WM, da hat die 29 ja, ich weiß nicht, glaube ich, von den ersten 10 Plätzen lag es ja auf 8. Ja. Also auf 8 von den 10 Plätzen. Ja, ja. Dann, das war schon keine schlechte Bilanz. Ja, also klar. Ja, ich versuche aber das nicht so allzu nah an mich rankommen zu lassen, weil wenn ich mal in 60 bin und in Rente bin, dann kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, aber im Augenblick habe ich ja noch ein bisschen was vor. Klar, muss noch was tun. Allerletzte Frage. Die 29 ist ja, wie wir schon tausendmal gesagt haben, eine Weiterentwicklung von der 27 und die 32, kann man das so sagen, eine Weiterentwicklung von der 30? Wo ist der Abstand größer? Also wo ist der Unterschied größer? Der ist auf jeden Fall bei der 32 größer, okay. Weil im Prinzip ist von der 30 übernommen der Rumpf ohne Rumpflügelübergang, ohne Leitwerk. Also das Cockpit auf gut Deutsch. Also Cockpit und der Leitwerksträger, ja. Und das Flügelprofil. Ich meine, man darf es nicht unterschätzen, der Rumpf ist eine ganze Menge Arbeit. Da hat der Martin lange Jahre da reingesteckt, Martin und der Manfred Münch, ja. Die das ist auch mit ein Grund, warum es so lange gedauert hat. Mhm. Aber für den Flügel ist der Abstand halt deswegen einfach größer, weil das ist ein komplett neuer Flügel und wie gesagt, da stecken halt etliche Dinge drinnen, die ja für einen selber auch das, wo man mal was Neues eingeführt hat. Ja. Und da war es halt bei der 29 hat man halt dann irgendwo beim ersten Knick angefangen, 4,4 Meter, glaube ich, ist der 4 oder 4,4 Meter. Und ab da ging es dann mit dem neuen Flügel weiter. Den hatte damals auch der Martin entworfen, eben weil er das quasi simultan machen wollte, dass man das Stück eigentlich ursprünglich mal für die 30 auch verwenden sollte. Und da hatte ich halt bei der 32 einfach selber auch mehr zu tun. Also für mich ist es zumindest so, dass die 32 da mehr drinsteckt. Da muss ich mal gucken, dass ich die nächstes Jahr mal fliege und mal gucke, ob sie tatsächlich so wendig ist, wie ich gehört habe. Ich habe gehört, ich sei sogar wendiger als der Arcus. Und das ist ja durchaus ein Zeichen, weil der Arcus ist ja schon wendig. Es sind viele Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, also insbesondere unsere Vertreter im Ausland, die gesagt haben, hey Mensch, ich bin jetzt in Arcus geflogen, der fliegt sich ja super, da muss ich jetzt aber ranhalten. Und das hat schon so ein bisschen Druck aufgebaut. Ja, also wenn das der Fall wäre, dass sich Leute im Vergleich im Arcus auch wenigstens 50-50 mal äußern würden, dass da das Ziel erreicht wäre, dann wäre schon ein Stein vom Herzen gefallen. Und Man wird sehen. Man wird sehen. Gut, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Möchtest du noch irgendwelche weisen Worte zum Sonntag? Ach nee. Dann sind wir durch. Jo. Vielen herzlichen Dank. Keine Ursache, hat mich gefreut. Hat mehr Spaß gemacht, als ich befürchtet habe. Dankeschön. Jo, tschüss. Ciao. So, das war's. Jetzt wisst ihr alles über Segelflugzeugkonstruktion. Der Rest steht bei Fred Thomas im Buch. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mich das wissen. feedback@omegataupodcast.net. Ich werde das auch entsprechend an Michael weiterleiten oder bewertet die Episode auf der Webseite beziehungsweise hinterlasst einen Kommentar auf der Webseite oder sagt auf Facebook und Google Plus oder Twitter Bescheid. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Michael bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat. War ja doch ein ausführliches Gespräch. Ich persönlich fand es extrem interessant. Ich habe wirklich einiges gelernt, was ich vorher nicht gewusst habe. Und vielen Dank, Michael. Was gibt's sonst noch zu sagen? Vielleicht der Hinweis, ich plane eine weitere Episode ganz grob in diese Richtung, also auch wieder zum Thema Segelflugzeuge. Dieses Mal aber zur Herstellung, also zur Fertigung und nicht zur Konstruktion. Da bin ich mich inzwischen mehr oder weniger mit dem Schempert einig. Das heißt, wir werden da eine Episode in Kirchheim aufnehmen in absehbarer Zukunft. Eine Sache noch, die vergesse ich ja leider regelmäßig. Ich wollte mich noch bei denen von euch bedanken, die mir Fragen genannt haben. Ich veröffentliche ja meistens oder je nach Thema im Vorfeld, wenn ich an Episoden arbeite, damit ich von euch Input bekomme, über die entsprechenden Omega-Tau-Kanäle auf Facebook, Google Plus und Twitter. Dieses Mal habe ich das auch in der Segelfluggruppe auf Facebook getan und es kam eine ganze Menge Input.